Schönen guten Tag, hallo, was ist da los? Ich will anmerken, dass die Aufklärung totalitär ist und seitdem ich die Frankfurter Schule genauer lese, wird mir immer wieder klar, dass der gesamte Westen genauso totalitär wie die Sowjetunion ist und das ist eine ziemlich kluge Analyse der Gesellschaft und solltet ihr auch mal lesen. Aufklärung ist totalitär. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen Also sind ich habe da. da so eine andere kritische Theorie, die der widerspricht. Ja, die doppelkritische Theorie. Oder Ja. wie soll man sagen, allgemeiner Menschenverstand. Oder mal ein Geschichtsbuch aufmachen. Oder mal den Scheiß Marx weglegen. So. Ich sag mal am Ende, wenn man die kritische Theorie zu Ende denkt, ist am Ende die kritische Masse und dann macht es einen großen Knall und dann fangen halt die Kellerasseln auf dem Planeten wieder von vorne an. Das ist die kindische Ja. Theorie, die haben sich nur verschrieben. Das waren auch keine Frankfurter Schule, das waren Frankfurter Würstchen. Ja, genau. Aber das ist über die Zeit verloren gegangen. Guck mal, wer da ist. Ist das nicht die Franziska? Franziska. Das ist die Franziska. Franziska. Hallo, Franzi. Wollen wir mal hören, was sie Warum ist die sagt? denn in Chemnitz? Ist in Chemnitz irgendwie was Besonderes? Eine Ausstellungseröffnung oder so? Wahrscheinlich. Okay. Danke für Ihr Interesse, dass Sie da sind. Ich bin heute hier als Bundesfamilienministerin, aber auch in Vertretung der Bundesregierung. Ich habe einen Anfang des Tages gehabt am Tatort. Ich habe Blumen niedergelegt und ich möchte erinnern, vor allen Dingen auch an diejenigen, die jetzt im Schmerz sind, für den, der verstorben ist, aber auch für die, die verletzt worden sind. Und das ist ein zutiefst emotionales Erlebnis auch für mich gewesen, Also, dort am ich Tatort zu jetzt sein. mal ganz unabhängig von dem Inhalt, wenn die Frau redet, habe ich immer das Gefühl, als ob ich so ein Valium-Vibe bekomme. Einfach so, bah, Aber Franziska ist doch ein Valium-Vibe. ja, aber weißt du, ich habe da immer so, ich schlafe da geistig ein, wenn ich die Stimme höre. So, das wäre irgendwie so, wenn ich pennen kann, sondern liest dir die Stimme Weltartikel vor, Ja, das weißt ist du? doch gewollt, Abel. Das ist doch gewollt, dass die Leute schlafen. Und dann haben sie Ja. extra so eine genommen, wo die Wissenschaftler gesagt haben, dass die Stimme die Leute einschläfert. Macht dir. Fuck, mein Und die Kopf Leute wird sollen auch schon gar wieder nicht so aufwachen, warm. ja? Die Leute sollen nicht aufwachen. Die nehmen sonst die rote Pille und dann Die wachen die auf. Schlafe. Ja, Aber und die auch, Schlafe. was sie da jetzt erzählt, dass das für sie ein emotionaler Moment ist, an dem Ort zu sein. Ich weiß. Warum? Ich meine, ein emotionaler Moment. Als Politiker sollte man da vielleicht auch ein bisschen anders rangehen, aber gut. Aber ich weiß, ich würde die auch nicht dahin schicken, weil ich eben wegen ihrer Art, das ist nicht angemessen irgendwie. Ich weiß nicht, ich würde sie verwenden, wenn ich den Leuten bekannt gebe, dass irgendwie Sozialleistungen runtergestellt werden, weißt du? Und dann mit der Stimme niemand wird es mitbekommen. Ich sag's Dass dir. das Eis alle ist, weißt du? Ja, aber ich meine, der Hauptvorteil wahrscheinlich an ihr und ihrem Ressort ist, wie viele normale Menschen haben Ahnung davon, was diese Frau macht und wofür die zuständig ist. Ja. Die Bundespropagandaministerin, die gibt über 100 Millionen Euro aus, um Propaganda zu machen. Ja, das wissen wir, aber das weiß der Normale auf der Straße nicht. Was macht das Bundesfamilienministerium? Ja, Familien fördern und so. Also früher hat Propaganda Zum Leute zu was Teil. animiert. Früher hat Propaganda Leute zu was animiert und jetzt schläfert sie ein. Ich meine, Nö, zum werden Teil Leute animiert. finanzieren die auch den kulturmarxistischen industriellen Komplex, also den KIK, KIK. Da holen Fehlt sich die guten nicht Menschen wieder den Krieg ab, weißt ein M. Deine du? Hier Mutter bist eine steht vorm Krieg Forderung, und bist eine schreit, ich bin Krieger. Doppel-Einhorn. Ja, er ist schon so rot, Ja. also hätte man nicht denken müssen. Und ich finde es wichtig, dass die Bundesregierung, dass auch ich als Familienministerin heute hier sein kann. Ich habe mit den Menschen gesprochen, die mit uns Was schon war das seit schon wieder vielen für Jahren ein zusammen. Satz? Ich freue mich, dass die Bundesregierung und ich als Familienministerin heute hier sein können. Was ist das für ein Quatsch, den du redest, Mädchen? Ich bin bestürzt, aber ich freue mich, dass ich jetzt irgendwie einen Job habe und was reden darf. Überlebe als Zugunglück, kommst hin und sagst, ah, oh, schön, dass wir alle hier sind. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich so, Logik. Arbeiten, die sich hier in Chemnitz für Demokratie engagieren, die sich für ein tolerantes und weltoffenes Chemnitz einsetzen, die sich im Rahmen unseres Bundesprogramms Demokratie leben mit Menschen zusammen engagieren, die Dialoge organisieren, die an Schulen unterwegs sind, Beratung machen, Jugendarbeit, Projektförderungen umsetzen, die tatsächlich vor Ort dazu beitragen, dass Demokratie gelebt wird, dass politische Bildung vorangebracht wird. Das hat ja wohl voll gut geholfen in Chemnitz, das Geld. Also ich habe die Woche nicht den Eindruck gehabt, als ob es da zu Dialog kommt oder zu einem Zusammenwachsen. Keine Ahnung, das klingt wie Product Placement. Das klingt wie Produktplatzierung. Ja. So, ja, das wird alles hier voll toll gemacht von Demokratie leben. Und, man lebt ja die Demokratie, besonders jetzt an so einem Tag, wo man halt nicht wirklich leben tut mehr. Aber, ja, aber Demokratie, die lebt. Ja. Hauptsache Demokratie. Ja, ich muss mir das gerade so vorstellen. So, ja, ich habe vorhin Kranz niedergelegt. Ist auch gut, dass ich da bin. Und dann ist mein Hals trocken geworden und ich hatte eine erfrischende Pepsi. Ja. Wo fahren Sie jetzt hin, Frau Ministerin? Oh, ich denke, ich fahre nach Disneyland. Also bei diesem Konzert hat sich dann Coca-Cola gemeldet gehabt und gemeint, hier, wir sind auch dabei mit Freigetränken. Das stimmt, das ist sogar wahr. Sonst ich mir das nicht überlegt, so habe ich auch gesehen, den Tweet. Ja, ja, weißt du so, ich glaube, ich spinne. Ich glaube, mein Hemd reißt. Demokratie und Freigetränke, Leute. Demokratie und Freigetränke. Das wäre ein schöner Titel gewesen. Geworden. Es hilft nichts. Wir müssen das Miteinander reden, stärker organisieren. Wir müssen. Hat sie gerade gesagt, dass ihr Demokratieprogramm nichts hilft? Sie hat gesagt, dass das Miteinander reden stärker organisiert werden muss. Das heißt, mehr Filter, mehr Sperren, mehr Einschränkungen. Das heißt, bildet Banden und macht Discord-Server auf. Was ich noch anmerken wollte, weil ja das Disney-Schlagwort gefallen ist, der kluge Herr Adorno hat auch gesagt, dass Walt Disney also das gefährlichste Ding innerhalb von Amerika ist, weil ja von dort aus die Warenförmigkeit der Kulturgüter zunehmen wird und dann die Kulturindustrie die Menschen zu Faschisten erzählt. Naja, ganz Unrecht hat er nicht, wenn Disney jetzt auch noch Fox geschluckt hat. Weiß ich nicht, wie viele Filmproduktionsgesellschaften irgendwie in 20 Jahren noch über sind. Ja, aber Fox wurde von einem Australier gegründet. Das sagen die Leute immer, lass alle Ausländer rein und dann scheren sie sich über Fox, die Linken, weißt du? Ist aber ein Produkt von einem Migranten. Ja, aber Fox News und 20th Century Fox haben ja auch nicht mehr so viel miteinander zu tun, glaube ich. Das stimmt. Jetzt wisst ihr Bescheid, Jungs. Und Mädels. Und Mädels. Franziska! Franzi! Politische Bildung auch voranbringen. Und es ist wichtig, dass wir denen den Rücken stärken, die das tun, seit vielen, vielen Jahren. Und deshalb ist es auch mir ein großes Anliegen gewesen. Und die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, die sind hier auch heute. Wir stehen zusammen dafür, dass Chemnitz und auch Sachsen mehr ist als brauner Mob. Und dafür, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, was in Ostdeutschland wichtig und nötig ist und dass wir auch wertschätzen und anerkennen, was Menschen in Ostdeutschland tun und getan haben, was sie geleistet haben und dass wir denen Kraft ich, das und macht mich fertig, Alter. Wenn ich das höre, ich komme mir vor wie in der 8. Klasse, Alter, ohne Spaß. Es ist so ein jemand, der das Gehirn rauskaut. Während er redet, er entzieht dir die intellektuelle Lebensenergie, einfach nur dadurch, dass er spricht. Und nicht auf die gute Art und Weise. Ja. Wir haben uns heute hier versammelt, um uns zu versammeln und darüber zu reden, wie toll Versammeln doch ist. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bin Franziska. Vor allem, sie hat einen Satz bisher zu der Tat gesagt, ist dann sofort zur Werbung übergegangen und wir sind jetzt bei 2 Minuten Werbung für sie, ihre Aktionen und ihre Partner. Stärkung geben, die sich eben engagieren und einbringen und die für einen anderen gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen. Und deshalb werden wir auch, und ich habe das heute angeboten, einen anderen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der nicht näher definiert wird. Noch stärker als bisher hier mit unserem Programm Demokratie leben, mit konkreter Unterstützung der Zivilgesellschaft, der ehrenamtlichen Arbeit, der politischen Bildung, auch wenn alle... Ja, liebe Leute im Osten, ihr bekommt politische Bildung, ist das nicht gut? Freut ihr euch? Fühlt ihr euch schon gebildet, politisch? Ihr seid, genau, ihr seid politisch ungebildet. Ich meine, wenn die Broschüren dick genug sind, kann man sie sich umbinden. Vielleicht hilft das gegen Leute, die einen mit Messern angreifen. Du musst den einfach umarmen, wie in diesem Lehrvideo. Oh mein Gott. Alle Kameras weg sind und wenn die Situation wieder etwas ruhiger wird, dann ist die Frage, was kommt dann? Und es geht um die nachhaltige Arbeit und wir werden hier vom Bund auch noch mal stärker unterstützen. Entschuldigung, Frau Giffey, Ihr Buzzword-Zähler ist abgelaufen. Nachhaltigkeit war das letzte Buzzword, das Sie heute zur Verfügung hatten. Es tut mir leid, Sie müssen jetzt aufhören. Stell dir einfach mal vor, die redet das so, wenn sie auch privat unterwegs ist. Das wäre euch furchtbar. Kinder, ihr wisst doch, die Nachhaltigkeit. Du musst dein Brokkoli essen, das ist nachhaltig, Zivilgesellschaft. Ich finde es gut, dass ich heute hier am Frühstückstisch sitze, auch im Namen der Bundesregierung. Wenn ihr nicht um 8 im Bett liegt, dann hole ich die Zivilgesellschaft und dann könnt ihr aber was erleben. Nämlich Demokratie. Dass wir das gemeinsam mit dem Land und auch der Kommune tun. Und wir haben das mit der Bürgermeisterin besprochen, dass wir eben zusammenstehen und gemeinsam daran arbeiten. Manche sagen, Chemnitz ist vielleicht für Deutschland wie das, was die Rüdli-Schule für Neukölln war. Wer sagt das? Wer sagt das? Es ist jetzt nötig, den Rüdli-Schwur zu schwören. Und gemeinsam zu sagen, wir handeln. Wir gehen hin, wir hören zu, wir verurteilen niemanden, sondern wir akzeptieren, wenn Menschen zutiefst getroffen sind. Wir sprechen mit ihnen und wir erkennen an, dass Menschen sich Sicherheit wünschen. Und Sicherheit heißt nicht nur gute Polizeiarbeit, sondern Sicherheit heißt auch Prävention, heißt Jugendarbeit, heißt politische Bildung, heißt Engagement und politische Bildung. Weißt du, da hatte die Franziska doch gerade ganz gute Sachen gesagt und dann kam wieder Product Placement. Sicherheit heißt politische Bildung. Ja, so niemanden verurteilen. Ja, das ist ein tolles Sentiment. Lebt das mal und setzt es um und sorgt dafür, dass andere sich auch dran halten. Niemanden verurteilen, ja, vor allen Dingen keine Migranten. Ja. Ach. Hallo Mamon. Bist du da? Moin, hallo, werde ich gehört. Hallo. Hallo. Supi. Heißt ja, sorry, ich habe nicht geschlafen. Und dafür muss auch Politik jetzt zusammenstehen. Und deshalb finde ich es richtig und gut, dass wir vereinbart haben, dass wir zusammenarbeiten werden, verstärkt, um hier in Chemnitz eine andere Geschichte zu erzählen. Und das muss auf allen Ebenen passieren. Und ich kann der Bürgermeisterin... Auf allen Ebenen müssen andere Geschichten erzählt werden. Schreibt euch das bitte jetzt endlich hinter die Ohren. Ne? Nicht immer die gleichen Geschichten, es müssen jetzt mal andere sein. Was ich mich frage, so ist, sie hat ja da von Prävention gesprochen und ich weiß, es ist nicht so das, was sie gemeint hat, aber hat man nicht vor dem Vorfall irgendwie Prävention auch betrieben gehabt und es hat nicht geklappt und deswegen ist es erst dazu gekommen? So, oder hat man keine Prävention betrieben gehabt und nur so Larifari dahin? Das kommt jetzt schon darauf an, was du mit Vorfall meinst. Also ich meine, da gibt es ja auch schon auseinanderdriftende Dinge, was da jetzt der Vorfall ist. Ja, okay. Für viele ist der Vorfall, dass irgendwelche Leute Hinterhof gezeigt haben. Ja, ich meine ja den Vorfall, dass da jemand abgestochen wurde. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen extremer als ein Hitlergruß. Aber naja. Beides ist strafbar und beides sollte nach den Regeln unserer Gesetze verfolgt werden. Genau. Ja, kommt darauf an, ob es ein Verfassungsschützler war, der szenetypisch sich in Szene setzen möchte oder nicht. Ist auch bei den Linken auch immer so, wenn nicht allzu viel Mumpitz passiert und das jetzt ein normaler linker Aufmarsch ist und dann nur ein paar Steine fliegen, kannst du dir halt auch denken, War das jetzt ein, weißt du, jemand, der undercover drin steckt oder nicht? Weil ich finde, also ich, manchmal entscheide ich mich dafür, die komplett auszublenden, manchmal entscheide ich mich dafür, die auch wahrzunehmen oder halt mit in die Analyse einfließen zu lassen. Deswegen weiß ich da immer nicht so genau, ob ich jetzt, ob ich das so für voll nehmen soll. Aber ja. Könnte man hier von einem Verfassungsschutzstorm reden? Ja, ich meine, bei der NPD ist es so raus, so, die wollten sie verbieten und konnten sie nicht verbieten, weil so viele Verfassungsschützler mit dabei waren. Also ist so, Ach ja. Aber trotzdem, Hitlergruß ist pfui pfui. Ja. Für die kommenden Tage viel Kraft wünschen. Kraft, die ihr gemeinsam aufbringt. Hier mit denen, die sagen, Chemnitz ist viel mehr als die Summe seiner Probleme. Und wir wollen dafür eintreten, dass diese Stadt weltoffen, tolerant und frei ist und dass wir eben nicht eine Situation haben, in der Hetze und Hass Raum greifen. Und dafür zusammen einzutreten, dafür sind wir heute hier. Sie sind die erste Bundesministerin, die hier ist. Warum gerade Sie? Wissen Sie, ich habe die Zeitung aufgeschlagen mit den Nachrichten, habe gesagt, ich muss dahin. Und das ist ein Impuls, den habe ich als Lokalpolitikerin gehabt, wenn es schwierig war. Und den will ich auch als Bundespolitikerin weiterführen. Hingehen, zuhören, handeln. Das ist wichtig. Und mir ist das ein persönliches Anliegen, nicht nur, weil ich auch eine ostdeutsche Anfangsbiografie habe, dass wir hier auch Gesicht und Stimme zeigen, sondern es geht auch darum, dass die Bundesregierung ganz klar sagt, wir lassen euch hier nicht alleine. Wir sind da. Und wir unterstützen euch. Und das Familienministerium ist das Engagementministerium. Wir haben seit Jahren Demokratieförderprogramme. Wir machen die hier. Es gibt Menschen, die seit Jahren sich engagieren. Es ist nicht so, dass dieses Problem neu ist. Es ist auch nicht überraschend. Es ist in seiner Massivität überraschend. Das haben ja auch die Akteure hier vor Ort heute Morgen gesagt. Und deshalb bin ich hier. Und sollte nicht der Innenminister herkommen und auch die Kanzlerin? Oder stehen Sie stellvertretend? Also ich denke, wir haben das im Kabinett besprochen. Die Entscheidung ist so gefallen, dass ich das heute mache. Aber die Zeit ist ja nicht mit dem heutigen Tag vorbei. Und natürlich ist das eine Frage, die nicht nur das Familienministerium angeht. Und die Sicherheit in Deutschland, die Ordnung, der soziale Zusammenhalt, das sind Themen, die das ganze Kabinett betreffen. Wir haben die Kommission Gleichwerte Lebensverhältnisse, die ihre Arbeit aufnehmen wird. Es geht darum, zu schauen, was ist in Ost und West los? Wie können wir die ländlichen, die städtischen Regionen berücksichtigen? Wie kann es auch so sein, dass eben die unterschiedlichen Lebenslagen der Menschen, aber auch der verschiedenen Regionen in Deutschland mitgedacht werden. Und dafür braucht es Präsenz. Und das ist eine Aufgabe der ganzen Bundesregierung. Dafür braucht es den Präsenz und das Plusquamperfekt. Ja, ne? Ja, also welche deutsche Politiker hören sich nicht an wie ein Pastor? Das war eine Gegenfrage dazu. Okay, ja. Schlegner. Es gab immer ein paar Politiker, denen das besonders nachgesagt wurde, wie der Frau oder so. Ich bei Kiffey, Alter, ich komme einfach nicht klar. Ich weiß, wenn ich das höre, mein Gehirn schmilzt. So. Ich kann es nicht anders beschreiben. So. Ich wüsste auch nicht anders, wie ich sie beleidigen soll, außer sie selber zu zitieren. So. Ich komme einfach nicht fit drauf. So. Ich würde an der Stelle dann auch gern mal nochmal mit aufgreifen, dass sie gesagt hat, dass das Familienministerium das Engagementministerium ist, wegen dem Engagement, was die da haben. Oh. Sehr viel Engagement. So wie als wäre das ihr Job, ich weiß nicht. So, ja. Ich denke, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, so zu tun, als wäre das nur ein Problem in Sachsen. Wir haben hier eine Fokussierung jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse, aber dieses Thema finden Sie überall in Deutschland, in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland. Und deshalb ist die Demokratieförderung eine Aufgabe, die auch für ganz Deutschland wichtig ist. Und deshalb haben wir auch unser Bundesprogramm Demokratie Leben entfristet. Das war eine meiner ersten Entscheidungen als Ministerin. Und wir haben es in diesem Jahr aufgestockt. Und ich sage Ihnen, Wir werden eine Förderrichtlinie neu aufsetzen, wo wir auch darüber sprechen, wie dieses Programm weitergestaltet werden kann. Oh Gott. Ja, also was der Demokratie leben, was eine Arbeitslosenförderungsmaßnahme für Soziologiestudenten ist. Meine Güte. Nee, aber stell dir mal vor, das Ding wäre irgendwie befristet und dann ist irgendwie vorbei mit der Demokratie leben und dann gibt es keine Demokratie mehr und die lebt auch nicht mehr. Direkt am nächsten Tag ist hier Anarchokapitalismus unterwegs. Wir sollten uns echt mal noch die Liste von der Demokratie leben nochmal raussuchen. Wir haben noch mal einmal, sind wir die alle durchgegangen, aber wir sollten eigentlich jede Woche mal eine Organisation dafür ein bisschen angucken, die Homepage, um einfach nur zu zeigen, wie dünn besiedelt das Feld der Arbeit dort ist. Also, ja. Oder einfach dich nur fragst, so Leute, da schmeißt man Geld hin, das bringt dann auch was. Wow, so naiv. Ich weiß auch nicht, inwiefern eine entfristete Initiative etwas bringt. So, was, Ja, es ist halt so permanente Revolution des linken Flügels, der von oben auf die Gesellschaft herabgelassen wird, in den Medien so wahrgenommen wird, als ob er von unten kommt, während Politiker von oben wiederum dieselben Parolen wiederholen. Und dann denkt sich der normale Bürger, der halt eher damit okkupiert ist, zu arbeiten. Oh, von unten und von oben kommt ein ähnlicher Druck. Das muss sich ja um die echte Vertretung des Volkes handeln. Dabei ist es halt eher so ein bisschen so ein Social Engineering und so. Und man kann nur hoffen, dass sie halt zu inkompetent sind, diese Chance tatsächlich zu nutzen. Also ein Großteil der Organisationen, die daran beteiligt sind. Mit dem Angriff Kahane wird das alles in Ordnung kommen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich fasse das mal so zusammen, ihr ganzes Gerede bis jetzt. Hallo, ich bin die Franziska. Ich mache aus der Not eine Tugend. Ja. Engagement im Ministerium. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann ist das ein Demokratiefördergesetz in Deutschland, was wirklich. Habt ihr das gehört? So, wenn ich mir was wünschen darf. Jetzt habt ihr drüber geredet, ich muss nochmal zurückspulen. Ja. Und ich sag Ihnen. Wir werden eine Förderrichtlinie neu aufsetzen, wo wir auch darüber sprechen, wie dieses Programm weitergestaltet werden kann. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann ist das ein Demokratiefördergesetz in Deutschland, was wirklich. Ein Demokratiefördergesetz in Deutschland. Weißt du was? Ja heißt ja, nein heißt nein. Mord ist illegal, bitte nicht machen. Und ja, Demokratiefördergesetz, so. Ja. Unser Internet geht kaputt, ja, weil Leute nicht damit klarkommen, dass sie einfach Leute blocken können oder einfach nicht hinschauen können oder ich weiß nicht, nicht Sachen posten, die sie dann bereuen. Aber nee, Hauptsache Demokratiefördergesetze machen. Also das Demokratiefördergesetz ist, könnte man auch nennen, das SPD bitte stürzt nicht abgesetzt, weil das ist das, was sie machen wollen. Talking Points vom linken Flügel aus der Staatskasse bezahlen und sich dann erhoffen, dass die SPD oben bleibt. Was anderes kann ich da drin erzählen. Demokratie leben permanent im Gesetz verankert. Meine Güte. Staatspropaganda. Wirklich auch diese Themen angeht und sagt, wir haben an allen Schulen, überall da, wo strukturell politische Bildung stattfinden kann, einen stärkeren Fokus auf Werteerziehung, auf Demokratiebildung, auf die Frage, wie können wir auch junge Menschen auf den Weg bringen, sich als Bürger dieser Gemeinschaft zu begreifen und sich für den Rechtsstaat und die Demokratie zu engagieren. Können Sie es beziffern? Indem wir kritische Theorie denen beibringen oder wie politische Bildung oder was. Also ja, ich meine, wenn man sich die AA-Stiftung, die ja Träger der politischen Bildung ist, mal anguckt und die Sachen, die so verbreiten, ist da schon jede Menge Krempel dabei, was in diese Richtung geht, was Rassismus sein kann, was Hate Speech sein kann. Ja, aber es ist ja nicht nur kritische Theorie, es ist auch Politics of Respectability, Politics of Identification, Identity Politics, Perspectivalism, Internal Colonialism, Proxy Discrimination and Critical Distance. Ja, weißt du, so für Aufklärung. Also, was zwar alles dasselbe ist eigentlich, aber feine Unterschiede hat in der Ausformulierung. Ja, und dann bist du im Endeffekt für Aufklärung, aber Religion darf auch nicht fehlen. Ja, So, was soll das, ey? Wenn du sowas machen willst, dann sorg doch dafür, dass religiöse Symbole, sämtliche religiösen Symboliken in der Schule verboten werden, dass die Kinder nicht in ihren kleinen Gruppen, in denen sie sowieso schon rumgammeln sind, sondern mal frei sich bewegen können, ohne schon durch ihre Symboliken aufzufallen, intern in den Gruppen. Ja. So, aber was weiß ich denn? Warum sagt sie nicht einfach nur, jeder Abiturient kriegt eine Kopie von Human Action von Mises, Ludwig von Mises geschenkt? Das wäre doch auch eine Idee. So. Aber nein. Was habe ich davon? Kritische Theorie brauchen wir. Achso. Dieses Mehr an Unterstützung, was Sie versprochen haben, die Förderrichtlinie? Wir haben insgesamt in diesem Jahr 120 Millionen Euro für Demokratieförderprojekte in Deutschland. Wir gehen jetzt in die Haushaltsverhandlungen. Wir werden mindestens mit diesem Betrag für 2019 wieder reingehen. Ich denke, es wird auch Diskussionen noch geben im parlamentarischen Verfahren. Natürlich ist es uns ein Anliegen, diese Summe auch noch mal zu erhöhen. Wir werden konkret hier mit Chemnitz beraten, was zusätzlich gemacht werden kann. Ich denke, das ist heute nicht der Tag, um schon Summen zu benennen, die hier fließen. Es geht auch nicht nur um Geld, sondern es geht darum, das Engagement zu fördern, zu besprechen, was macht wirklich Sinn, was sind die Dinge, die gebraucht werden bei denen, die sich seit Jahren hier engagieren und darauf zu hören und dann daraus abzuleiten, was wir konkret in Chemnitz, was wir in Sachsen tun, was der Teil der Landesregierung und auch Teil der Stadt sein kann, das wird jetzt die nächsten Wochen sicherlich ein großer Fokus sein. Ja, Leute, 120 Millionen für 2019, ja. Und wenn man einfach so mal wissen will, was Demokratie leben und das Bundesministerium für Familie und so macht, ja, dann kann man sich einfach eine Democratic Meme Factory anschauen. So auf Twitter, @DemMemeFactory. Und da sieht man, mit 180 Followers sind die da top am Start und verbreiten ihre Messages, ihre demokratischen Memes aus den frühen 2000ern. Das Ja. ist, Bei oh. Facebook sind sie noch besser, wo sie ihre eigenen Beiträge liken. Ja, das ist alles klasse. Das ist so toll, Mann. Nee, komm, bitte. Der Staat will Memes machen für dich, damit du weißt, wie du reagieren musst. Und ich denke mal, Ali Chan möchte im nächsten Jahr auch einen fünfstelligen Betrag von der Frau Giffey für MeToo und MeToo2 und MeToo3. Ja, vielleicht sollte man einen Verein aufmachen im Osten. Ja, und dann gibt es noch das Demokratieverein. Doppeleinhorn. Das Doppeleinhorn ist genauso im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben entstanden und gestorben und wieder auferstanden. Das ist Engagement und Vielfalt in der Arbeits- und Unternehmenswelt hört sich irgendwie an wie multikulturalistische Politik. Ist aber ein Teil der Demokratie leben. klingt komisch, ist aber so. Ja. Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. Sind wir eine Einwanderungsgesellschaft? Wissen wir nicht. Haben wir noch nicht beschlossen. Aber nach 5, 6, 7 Jahren Aktivismus kann man den Talking Point vielleicht schon auch mal in der Politik und in den Medien große an die Glocke hängen. 120 Millionen. 120 Millionen für Sachen, so Dinge. Boah, nee. Und nichts gegen Linksextreme. Ich kann verstehen, dass Menschen sich Sorgen machen, wenn sie die Bilder sehen, die wir alle gesehen haben, und dass Menschen auch sich wünschen, dass Sicherheit und Ordnung in Deutschland nicht verhandelbar oder zur Disposition stehen, sondern dass das ganz selbstverständlich vom Rechtsstaat auch gewährleistet wird. Und Das wünschen die sich. Das wünschen die sich. Ja, das wünschen wir uns alle, Franziska. Vielleicht sollte man da mal so ein Rechtsstaat-Gesetz machen. ja, sie können es einfach gewährleisten, ne? Ja, genau. Rechtsstaatsgewährleistungsgesetz. Und das ist die Aufgabe, dass wir beides tun. Prävention, Jugendarbeit, Demokratiebildung, aber auch für Sicherheit und Ordnung sorgen. Und ich habe auch mit dem Vertreter der Gewerkschaft der Polizei heute gesprochen. Da war ganz klar auch der Wunsch, auch die Polizei braucht Unterstützung, Ausstattung, Personal, ganz klar die entsprechende, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit tatsächlich auch Sicherheit gewährleistet werden kann. Es ist beides. Es ist auch wie bei vielen anderen Fragen. Die ausgestreckte Hand, aber auch das Stoppsignal. Beides müssen wir tun auf allen Ebenen. Aus dem Ausland kommt massive Sorge auch über Deutschland, also gerade über die Ereignisse von Rechtsextremen, die hier in Chemnitz passiert sind. Muss man sich Sorgen machen um den Zustand der Demokratie in Deutschland? Ich kann verstehen, mich erreicht diese Sorge auch von unseren ausländischen Kollegen, die sagen, was sind das für Bilder, die da um die Welt gehen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir andere Bilder dem entgegensetzen. Muss man sich Sorgen machen. Was ein relativ guter Indikator immer ist dafür, dass ein Land gesellschaftliche Probleme reingleitet, das ist eine zweistellige Todesanzahl bei Demonstrationen. Sag mir, wann das letzte Mal in Deutschland der Fall war, und dann sage ich dir, dass zu dem Zeitpunkt ein bisschen Gefahr mitgeschwungen hat. So. Weißt du was? Weißt du was, wenn ich da jetzt so ein Journalist wäre und dann Fragen stellen dürfte, würde ich fragen, ja, aber Franziska, wo kommen denn die 120 Millionen her? Wer bezahlt das denn? Die werden keinem Deutschen weggenommen. Die wurden hier erwirtschaftet. Die wurden hier erwirtschaftet. Die kommen aus dem Phantasialand, was Politiker gerne anzapfen, wenn sie Demokratie zum Leben erwecken wollen. Ja. Genau, du musst einfach nur ein paar Mana tappen und dann die Demokratie spielen. Wenn sie dann sagen würde, ja, wir drucken das einfach. Das ist ein Spontanzauber mit der Demokratie. Kannst du ein paar Kreaturen dann bemächtigen. Die Demokratie zaubern. Hex. Dass diejenigen, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eintreten, auch Gesicht und Stimme zeigen, dass sie rausgehen. Deshalb sind ja auch viele Veranstaltungen jetzt geplant in Chemnitz in den nächsten Tagen. Das ist ein gutes Signal. Das ist eine Unverschämtheit, Franziska, zu behaupten, dass die Leute, die für Demokratie sind, auf die Veranstaltungen der linken Seite gehen. Das ist ein Narrativ, das auch diese ganze Diskussion um Chemnitz beherrscht und das ich völlig lächerlich finde, so nach dem Motto, ja, wenn man nicht auf der Seite demonstriert, dann ist man auf der anderen Seite. Oder dass die ganzen Leute, die da mitgelaufen sind, außer den irgendwie Idioten, die auf jeder Demo übrigens auftauchen. Auf der einen Demo sind sie ganz in Schwarz und vermummt, auf der anderen haben sie Glatzen und eine 88 tätowiert. Dieses Teilen durch, wenn du dich jetzt nicht in dieser Krisensituation dafür entscheidest, bitte unseren Kram mitzutragen, dann bist du böse. Dann entscheidest du dich, Hitler zu sein. Das will mir nicht in den Kopf. Wie erwachsene Menschen so eine Scheiße reden können, ganz ehrlich. Und diese Vorwürfe, man schließe sich ja da den Nazis demonstrierend an. Jede linke Demonstration hat oder viele linke Demonstrationen haben Gewaltprobleme wegen dem schwarzen Block. Und da wird sich auch nicht von distanziert. Ja? Ja. Da wird auch nicht differenziert. Und aber die Leute in Chemnitz, die da zwischen den Nazis gelaufen sind, dass die ganz normale Leute sind, die Angst haben, die Einwände gegen eine ungeregelte Einwanderung haben, die Leute praktisch mit in den Topf zu werfen, nur weil sie halt nicht bei den vermeintlich Guten sind und sich dann am Montag da die toten Hosen anhören, statt am Samstag einen Schweigemarsch zu machen. Ach, ich weiß nicht. Demokratie ist das nicht, Franziska. Nur ein Sith denkt in Absoluten. Also wäre das hier Darth Giffey. Ja, ich habe übrigens bei dem Ding von gestern, bei der Demonstration von den Linken, auch wieder MLPD-Fahnen gesehen. Also. Oh, Alter, MLPD, bitte nicht. Ja, so viel zum Thema. Ja. Aber waren nicht die MLPD, waren die nicht auch gegen Identity Politics, dachte ich? Nee, das ist My Little Pony Deutschland. Nee, aber ich dachte, My Little Pony Deutschland war gegen SJWs, ja, weil die nicht marxistisch genug sind und der Kommunismus die Menschen frei machen wird. Da hatten wir mal was von ein paar Jahren, ja, das stimmt. Ach so. Ja. Es muss nach außen das Bild gezeigt werden, aber wir müssen auch überlegen, wie können wir nach innen arbeiten, wie können wir nachhaltig für Demokratie, für Jugendbildung und für Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit eintreten. Und das. Ja, zu My Little Pony eben nochmal als Nachtrag. Also ich glaube aber, dass sie da auch den Kampf verloren haben, weil bei der letzten Bundestagswahl hatten sie ja diese Gender-Stern-Plakate, wenn ihr euch erinnert. Oh. Es geht weit über Konzerte und große Veranstaltungen in den ersten Tagen jetzt hinaus. Inwiefern tragen die Regierungsparteien auch vielleicht ein bisschen Verantwortung an dem, was hier jetzt passiert ist? Ich denke, dass wir eine Entwicklung haben, die vielleicht nicht früh genug so ernst genommen wurde, wie sie nötig gewesen wäre. Und es ist jetzt allerhöchste Zeit, darauf zu achten, dass wir eben bestimmte Regionen in Deutschland nicht aus dem Blick verlieren. Dass wir aber auch sagen, wir stärken dort, wo schon viel passiert. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch würdigen, was in Sachsen, was in Chemnitz, auch hier in der Stadt, wenn Sie sich umgucken, dann sehen Sie, wie viel hier gearbeitet wurde in den letzten Jahren. Was erreicht wurde, wie viel entwickelt wurde. In Chemnitz kriegen Sie sofort einen Kita-Platz, wenn Sie einen brauchen. Sie kriegen sofort eine Wohnung. Sie kriegen, haben eine gute Schulinfrastruktur. Das sind alles Dinge, da... Sieht hier hinten die Dame, wie sie am Lachen ist? Ja. Haben Menschen für gearbeitet. Und das müssen wir auch sehen. Und wir müssen Menschen würdigen in ihrer Lebensleistung und wertschätzen und anerkennen. Und das ist eine wesentliche Basis dafür, dass Menschen auch sagen, ich fühle mich verstanden, angenommen und berücksichtigt in diesem Staat. Und das ist etwas, die Ostperspektive auch ein Stück stärker einzunehmen als vielleicht bisher. Das sehe ich auch als Aufgabe in meiner Funktion, aber das ist auch weit darüber hinaus eine Notwendigkeit. Frau Ministerin, einige äußerten gestern bei Bürgerinnen, dass dieser Protest der vergangenen Tage auch ein Protest war gegen die verfehlte Flüchtlingspolitik, wie es sagen. Und Sie suchen nach einem Podium, wo man eben auch gewaltfrei dagegen diese kritisieren kann. Ja. Was antworten Sie diesen Bürgern? Ich denke, vielleicht ist das genau der richtige Punkt, wo jetzt auch die Bürgermeisterin etwas sagen kann, denn sie ist ja... Ja, ich sage dazu auch gleich was, aber ich finde immer gut, wenn diejenigen, die beim Bürgerdialog dabei waren, dazu auch eine Position haben. Ich finde es richtig, dass wir auch über Probleme diskutieren. Es ist nötig, dass Dinge benannt werden. Ja, aber gute Politik. Es ist nicht darüber zu diskutieren. Drei Viertel der Bevölkerung von Gesamteuropa möchten keine Migration aus mehrheitlich muslimischen Ländern. Drei Viertel von Gesamteuropa findet, dass die Flüchtlingskrise schlecht abgehandelt worden ist. Drei Viertel möchte das nicht. In Deutschland, in Frankreich, in Ungarn, in Österreich, in Italien, in Spanien, überall sind sich die Leute in der Meinung einig. Aber hier steht jetzt so ein Politiker und sagt, das ist ja wichtig, dass wir über Differenzen miteinander sprechen, weil vielleicht dann sehen die Leute ein, dass sie das machen, was wir ihnen vorgeben. Die schweigende Mehrheit hat keinen Bock. Und die Antwort ist Dialog. Weil wir haben Bildung. Und Bildung. Ja, weißt du, ich glaube, die hat echt an ihren eigenen Strom angeglaubt mittlerweile. So, das kann doch nicht sein. Es kann doch echt nicht sein, dass diese Person glaubt, dass man in dem Demokratiegesetz, dass man da irgendwie Demokratie zum Leben bringt und aufrechterhält. Und ich meine, eine Minderheit, die ihre Politik durchdrückt, sagt jetzt, man braucht einen Dialog, damit die Mehrheit endlich versteht und einsieht, warum diese Minderheit recht hat. Wow. Hey Abel, wo hast du denn die Dreiviertelzahl her? Packe ich in die Quellen. War eine große Umfrage innerhalb der EU. Von einem EU-internen Dingsbums-Style. Also die Umfrage wurde selber von einer EU-Institution durchgeführt. Und die andere war von Brookings Institution. Also, wenn du die Quellen angreifst, dann war. Also. Also, ja, wie ihr seht, wieder mit Profis. Sehr gut. Ja, aber beende doch bitte mal das Martyrium, bevor die andere Alte auch noch anfängt zu reden. Ach, tut die auch noch reden? Ja, die tut eigentlich auch noch reden, ja. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, auf diesen Spruch: Dinge benennen. Wir müssen Dinge benennen. Das hatten wir doch schon, als sie ihre erste Rede im Bundestag als Ministerin gehalten hat. Hat sie doch auch schon gesagt, wir wollen Dinge machen. Wir wollen Sachen anschieben. Das ist so dieses, wenn ich nicht konkret werden will, benutze ich halt einfach irgendwelche Füllwörter. Man merkt so richtig das Engagement, ne, beim Ministerium. Stadt Chemnitz hat von der Demokratie Leben 80.000 Euro erhalten. Wie sieht man jetzt, dass das funktioniert oder nicht funktioniert hat, das Geld, was man dort ausgegeben hat? Engagement ist da. Aha. Daran sieht man das. Das Ministerium dafür. Also, weißt du. Wir sind jetzt schon auf dem Level vom Irakkrieg oder so, wo man ja auch quasi alles damit rumgerissen hat, dass man den Leuten einfach was dafür bezahlt hat, dass sie aufhören, Terroristen zu sein. Ich habe da ein paar Milliarden, die irgendwie verschwunden sind. Also 2016 80.000, 2017 nochmal 82.000. Also laut, wie heißt die kleine Anfrage Drucksache 19744 von Deutscher Bundestag. Also Drucksache 19112. Kommt auch in die Quellen. Also. Ja. Na gut. Dann. Weiter geht's. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar Talking Heads, aber es sind nur 4 Minuten. Ich sehe mit großer Sorge, dass hier Rechtsradikale, Rechtsextreme versuchen, die Stadt und auch das Land Sachsen ja in Geiselhaft zu nehmen. Und Gewalt hat auf unseren Straßen keinen Platz. Und deshalb wollen wir heute hier demonstrieren für ein friedliches Miteinander und gegen Hass, Hetze und Gewalt. Wir müssen mit unseren... Das ist auch schon mal eine Aussage, ne? Geiselhaft. Geiselhaft. Ja. Ich meine, wie soll denn das laufen? Gibt uns Geld, sonst lassen wir die Chemnitzer nicht mehr los. An Demokratieprojekten vor allem, die unterstützen vor Ort, die eben jeden Tag Gesicht zeigen, sich auflehnen gegen Hass, Hetze und Gewalt. Das wird auch hier in Chemnitz gemacht und diese mutigen Frauen und Männer müssen viel sichtbarer sein. Es kann nicht sein, dass die, die den Hitlergruß zeigen, jeden Tag im Fernsehen zu sehen sind und die, die eigentlich jeden Tag eine gute Arbeit für die Demokratie machen. Ja, erinnert ihr euch nicht an die tägliche Sendung, wann ist das, 22:30, ja, wo die Hitlergrüße des Tages gezeigt werden, Frau Schwesig? Hitlergruß, die Pannenshow, ja. Ja. Oder Moment, den Hitlergrüßer. Moment, Moment, Heil. Hitlergruß-Show. Ich glaube, das kommt immer nach dem Frühstücksfernsehen, so um die Leute aufzuwecken. Hitler sucht Gruß. Oh mein Gott. Ich verstehe es auch nicht, vor allem, wo ich die ganze Zeit dran denken musste, wo sie meinte, die müssen sichtbarer werden und so an die Antifa, an die Vermummten. Und ja, genau, und sie sagt so Gesicht zeigen. Ich denke dann instinktiv an so eine Frau in einer Burka. Ja. Sie müssen Gesicht zeigen, aber es ist Haram. Ich muss an Schlummo denken. Ich muss immer an Schlummo denken. ...zu sehen sind. Und deshalb sage ich auch, wir sollten die Scheinwerfer auf die richten, die jeden Tag für Demokratie stehen. Wir sollten das auch dauerhaft unterstützen. Die AfD hat rechtsextreme Züge. Und gerade der Aufruf zur gemeinsamen Demonstration mit Pegida zeigt ja, dass die AfD diese Ängste und Sorgen weiter schüren will. Sie nimmt es in Kauf, auf Rücken von anderen Menschen ihre Politik zu machen. Und ich sehe mit großer Sorge, dass die AfD längst Teil dieser rechtsextremen Szene ist und spreche mich auch eindeutig dafür aus, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ich bin sehr besorgt über den Zusammenhalt der Gesellschaft, in, speziell in Ostdeutschland. Das ist wie ein Brennglas hier, aber auch in Gesamtdeutschland. Und deswegen sind erst ein klares Bekenntnis zu unserem Grundgesetz, ein klares Bekenntnis zur Presse- und Meinungsfreiheit, aber eben auch zum Artikel 1, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, egal welcher Nationalität, das sage ich dazu, er angehört. Und diesen Konsens, den gibt es zurzeit nicht. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir diese Stadt auch nicht nur den Rechtsextremen überlassen. Jeder wusste und konnte sehen, dass das Neonazis sind, die erstens zu aufgerufen haben und auch Hooligans, die dort sichtbar waren, die auch angegriffen haben. Freunde von mir waren in der Gegendemonstration. Moment mal, war doch so, dass der Niedergestochene war ein Kubaner oder ein Halbkubaner, ein Deutschkubaner und die Angreifer waren ein Syrer und ein Iraker, nach allem, was man bisher weiß, also die mutmaßlichen Täter. Wie kann denn dann der braune Mob schon die ganze Stadt beherrscht haben, wenn da offensichtlich Leute, die ein brauner Mob verprügeln würde, dort auf dem Stadtfest, also irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen. Ja, vielleicht hatte der Kubaner ja viele Kumpels und der bezeichnet die Kubaner halt als brauner Mob. Das ist so. Oh. Das ist halt ein SPDler. No racist than a liberal. Also du kennst doch die Frage. Die Leute, die da interviewt haben, haben ja gestern auf Twitter auch ein Foto gepostet, wo sie irgendwie keine "Wir sind gegen Nazis und Rechtssozen" drunterstehen hatten. Also ich denke mal, das bezieht sich auf Sarrazin, der jetzt sein neues Buch gemacht hat. Ich fand den Begriff so lustig. Rechtssozen. Jetzt kriegen die schon auch noch vielleicht noch offene Flügelkämpfe in der Partei und dann schaffen wir das noch schneller mit den 4,9%. Ja. Ich glaube, das ist diese alte Bruchstelle, wo doch der Stalin sich damals überlegt hat, dass die SPD genauso noch schlimmer für Deutschland ist wie die NSDAP und dann herausgegeben hat, dass man die SPD auf jeden Fall boykottieren muss, weil das Bourgeoisie-Demokratie ist, die mit den SPD gemacht wird. Ich glaube, das ist diese alte Bruchstelle, so deren Anhängerschaft. Und sind gerade noch so mit dem blauen Auge davongekommen, sprichwörtlich gesehen. Die hatten Angst und die sind von Böllern attackiert worden und von gewalttätigen Demonstranten auf der Neonazi-Seite. Jeder Bürger, der da mitläuft, weiß, was er tut und er muss es auch wissen. Und er steht da nicht in der Mitte der Gesellschaft, sondern er steht auf der rechten Seite. In den letzten Tagen konnte man zweifeln, ob der Rechtsstaat hier in Sachsen durchgesetzt wird. Das ist ein ganz großes Problem. Und deswegen würde ich es wichtig finden, dass heute alles friedlich verläuft und dass zumindest die Frage des Demonstrationsrechts geklärt ist. Also ich finde also, es wenn ich das wichtig. Richtig mitgeschnitten habe, sind an dem ganzen Wochenende von Sonntag und dann diese Demonstration, wann war die? Montag. Wenn ich das richtig sehe, sind da irgendwie maximal 40 Leute verletzt worden, was bei einer Demonstration mit so viel Potenzial für Gewalt und Aggression in Deutschland eigentlich eine ganz normale Zahl ist. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die überreagieren. Es gibt immer Leute, die verbotene Dinge tun auf Demonstrationen. Ob das jetzt was Beschissenes ist wie ein scheiß Hitlergruß, ob das das Vermummen ist, das Aufnehmen von Steinen zum Werfen, das Mitführen von Pyrotechnik und Werfen in andere Demonstranten und so. Und das haben wir ja auch von beiden Seiten gesehen bei der ersten Konfrontation am Montag. So zu tun, als sei das ein unglaubliches Vorkommnis, was da in Chemnitz passiert ist. Und von Hetzjagden oder Pogromen zu sprechen, ist eine absolute Unverantwortlichkeit. Ich finde es halt auch geil, dass Köln, Silvester, das war kein Pogrom. Als Chemnitz, das war jetzt Pogrom und moralischer Kompass, das funktionieren, weil Gründe. Das, was mir echt seltsam erscheint, ist, mit welcher Leichtigkeit so der Fall genommen wird und gesagt wird, hier, da, das ist genau das, was wir immer ideologisch gemeint haben und jetzt ist es passiert und haha, und ich bin bestürzt. Versteht ihr, wie ich meine? So, das ist ideologisch schon so, man darauf gepeilt wurde, dass da die Rechten die Migranten attackieren und ausgrenzen und angreifen, ja? Dass man sich jetzt eben darauf stürzt und da dieser Geschichte eben dann sie halt ausschmückt oder verschieden framed. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Versteht ihr, wie ich meine? Ist das so? Nein. Nachvollziehen? Nein, okay. Wenn Chemnitz zeigt, dass die Zivilgesellschaft, die Stadtgesellschaft aufsteht und ein Zeichen setzt und sagt, wir lassen hier nicht Rechtsextreme allein durch die Stadt marschieren. Und es gehört hier im Moment etwas Mut dazu. Und ich bin froh, dass das so übergreifend ist, dass viele Menschen hier sind und dass dieses Zeichen hoffentlich sichtbar über Chemnitz hinaus ist. Wir müssen zumindest zur Kenntnis nehmen, wir haben ein grundsätzliches Problem. Wir dürfen nicht die Augen verschließen, es gibt kein Problem Chemnitz, es gibt kein Problem Sachsen, sondern wir haben ein gesellschaftliches Problem. Es geht darum, und das sagt... So könnte man auch über die Migration reden. Also genau das meine ich ja. Genau das meine ich ja, dass die Mainstream-Version dann da ganz leicht auf den Fall übergestülpt wird, so als hätte es dann gepasst. Sage ich als Linker, dass wir die Werte der bürgerlichen Demokratie verteidigen. Es kann nicht sein. Das ist doch auch mal eine schöne Aussage. Die Werte verteidigen und dahinter ein Typ, der da steht mit kein Platz für Nazis. Ja gut, so. Das ist für die ja ein Wert, aber ich sag mal, bürgerliche Demokratie und die Linkspartei, also naja. Ja gut, aber mit keinem Platz für Nazis meint jemanden von der Linke 90% der Konservative. Ja, also. Ja, ich weiß, ja, aber genau das meine ich auch damit, dass die halt dann einfach dastehen in ihrem eigenen Rahmen und dann Worte sagen, die, wenn man sie sonst so hören würde, schon zustimmen würde. Aber in so einem Kontext ist es halt seltsam. Und das Lustige ist ja auch, dass ja Politik an sich nicht selber inhärent autoritär ist, sondern dass Menschen mit einer autoritären Persönlichkeit inhärent autoritär sind. Du hattest in Ungarn hattest du eine faschistische Regierung und als die Kommunisten plötzlich da waren, sind die ganzen alten Faschisten in die neue kommunistische Partei eingetreten und haben weiterhin die Leute unterdrückt. So, wow. So, da war halt so dieses, diese Scheiße, verschiedene Geschmackssorten halt, ja. Egal, am Ende. So, deswegen ist dieses kein Platz für Nazis. Ja, die Nazis gibt's eh nicht mehr. Die meisten davon sind alle tot. Wenn überhaupt, dann nur Neonazis. Weil echte Nazis, habt ihr Zombie-Magie und tut alte Nazis aufhängen oder was. So, aber ja, ist halt linker Diskurs, der ist halt nicht unbedingt kohärent oder logisch. Oder, tja, oder tja, ja. So, Nationalsozialismus leben, ne? Ja. Chemnitz-Demonstration, nein. Es reicht Herz statt Hetze. Das ist auch so ein Ding, so komm, Alter, Herz statt Hetze. Nein, dass Hass, Hetze und Rassismus in Deutschland wieder einen Boden haben, das dürfen und werden wir nicht zulassen. Das ist absolut überfällig, wenn unsere Demokratie, wenn Menschenrechte, wenn der Rechtsstaat angegriffen werden, dann müssen alle demokratischen Akteure, alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch alle Politikerinnen auf der Straße stehen, weil ein Angriff gegen die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erfordert eine ganze Antwort der ganzen Gesellschaft. Der Rechtsstaat muss deutlich machen, wir haben eine wehrhafte Demokratie, also, und das bedeutet nicht nur... Ja, wehrhafte Demokratie. Meiner Ansicht nach sind Teile des Programms Demokratie leben, dadurch, dass sie in multikulturalistischer Politik verankert sind, auch ein Angriff auf den Rechtsstaat. Das wird aber gefördert von Politikern, die halt zurzeit dort in den Ämtern hocken. Das finde ich zum Beispiel nicht so gut. Aber darüber wird nirgendwo geredet. Hier wird einfach nur über irgendwas, was in den Medien breitgetreten wird, geredet. Super. Ja. Das ist wie nur Eltern, die ihr Kind... Es ist wie Eltern, die ihr Kind bei einer Talentshow anmelden und das Kind dann auftritt und die Eltern so total micromanaging sind, dass sie voll hart nicht dran glauben, dass ihr Kind in der Lage ist, das zu gewinnen. Also gehen sie mit auf die Bühne und sorgen dann dafür, dass das Kind genau das tut, was die wollen. Das ist genau dasselbe Ding. Ja, die Eltern sind dann die Politiker und das Kind ist die Demokratie. Lass doch einfach die Demokratie so sein, wie sie ist. So, die Nazis streiten, also Nazis sage ich jetzt schon, irgendwie Rechtskonservative streiten die Demokratie nicht in der Art ab, wie es hier gemeint ist. Ja, die wollen eher durch den demokratischen Prozess irgendwie Veränderung. Ja, die wollen eine andere Regierung haben. Ja, deswegen gehen die auch für die AfD stimmen. Ja. Das ist doch ein demokratischer Prozess, oder nicht? Oder wird die AfD gewinnen und was sagen dann die anderen Politiker? Ja, das ist keine Demokratie nochmal, das zählt nicht. So, was? Ich verstehe es der nicht. Straße zu sein, sondern vor allen Dingen in den nächsten Tagen, Monaten und auch Jahren, weil Rechtsextremismus ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, nicht nur in Chemnitz, nicht nur in Sachsen, sondern hier reisen ja sehr, sehr viele Rechtsradikale aus ganz Deutschland an und dem muss man jeden Tag, in jedem Jahr sich entgegenzustellen. Es reicht natürlich nicht, einmal auf die Straße zu gehen und es reicht auch nicht aus, nette Statements zu verkünden, sondern es bedeutet in den nächsten Jahren unsere Demokratie, Rechtsstaat zu stärken und es bedeutet auch, dass was schiefgelaufen ist, bei den Sicherheitsbehörden das allumfassend aufzuklären. Und deswegen gehört das in den Sächsischen Landtag, die Frage, was ist auch schiefgelaufen bei dem Einsatz der Polizei? Warum wurden keine zusätzlichen Kräfte angefordert? Wie kann es sein, dass Haftbefehle ins Internet gestellt werden? Und auch auf Bundesebene muss gefragt werden, auch der Innenminister muss gefragt werden, Herr Seehofer, warum die Bundespolizei nicht selber hier aktiv geworden ist. Und da müssen wir Aufarbeitung betreiben. Ansonsten werden wir mit Blick auf den Rechts Radikalismus, solche Szenen hier immer wieder erleben. Ach ja, und wir erleben in Berlin im Hinblick auf den Linksradikalismus natürlich keine Szenen. Es ist völlig klar, da muss dann natürlich mit aller Härte durchgegriffen werden in Berlin. Na komm, jetzt habt euch mal nicht so. Bei Pegida würden sie ihn vermutlich Whistleblower nennen. So rechtfertigt der sächsische Justizvollzugsbeamte die Veröffentlichung des Chemnitzer Haftbefehls. Ich bin als Justizvollzugsbeamter tagtäglich im Brennpunkt eines Geschehens, das es in unserem Land vor einigen Jahren in dieser Intensität und Weise nicht gegeben hat. Trotzdem beobachte ich jeden Tag, dass die meisten Menschen über die Veränderungen in unserem Land belogen werden oder die Wahrheit nicht wahrhaben wollen. Zumindest im Hinblick auf den Totschlag oder Mord von Chemnitz wollte ich aber nicht mehr Teil dieser schweigenden Masse sein. Daniel Z., suspendierter Justizvollzugsbeamter. Ja, das hört sich nach Neonazi-Neusprech an. Also das ist komplett neu geframed. Im Grunde will er das Deutsche Reich zurück. Das kann man da direkt rauslesen. Also komplett. Also seht ihr doch selber. Nee, aber Postmodernismus beiseite, so das, was er sagt, dem stimme ich schon zu. Sorry. So werde ich jetzt auch suspendiert, wenn ich irgendwo arbeite in so einem Amt. also es ist ja auch, der Don Alfonso hat das ganz schön geframed, finde ich, die Leute. Gerade die Medien haben jetzt so getan, als wäre das alles ganz schrecklich schlimm, dass dieser Haftbefehl rausgekommen ist. Als es um die Ermittlungsakten zum Fall Kachelmann ging, war die Presse deutlich weniger gehemmt, irgendwie aus internen Papieren zu zitieren, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gedurft hätten. Es ist halt immer eine Frage des Framings und der Gewichtung, wie man Sachen darstellt. Und der Price, der heute leider nicht da sein kann, hat mich auch darauf hingewiesen, dass im Endeffekt die Informationen, die in dem Haftbefehl stehen, der Staatsanwalt auch spätestens halt bei der Anklageerhebung sowieso zumindest anonymisiert öffentlich machen würde. Also es ist jetzt nicht so, dass da... Aber ich habe auch Leute gesehen, die hinterher gesagt haben, ja, da seht ihr, wie die Rechten sich das da zusammenspinnen. Die haben von 25 Messerstichen gesprochen, dabei waren es nur 5. Ha! Da habe ich mir auch gedacht, so Leute, also irgendwo, genauso diese Leute, die sagen, ja, aber der war ja halber Kubaner und der war ja braun. Und trotzdem haben die Nazis für den demonstriert. Ja. So, Leute... Ich verstehe euch nicht. Ist es nicht eigentlich ein tolles Zeichen, wenn man sich der Neonazi für den Kubaner einsetzt? Ich weiß nicht, was wollen denn die Grünen, weißt du? Oder die Roten so. Das ist doch dann eine multikulturelle Gesellschaft. Meine Frage. Nee, aber eigentlich sollten ja Leute, die für Zivilcourage sind, den Typen auch feiern, weil er doch eigentlich sich da geweigert hat, der schweigenden Masse anzugehören und er wollte mal was tun, so Zivilcourage zeigen, ne? Ja, also, da haben wir auch. Oh, Entschuldigung. Darüber lässt hat ja auch die heute Plusseite. Ja. Wo ich mir wirklich Sorgen auch drum mache, ist eben die Zivilcourage, weil wenn es noch mehr solcher Beispiele gibt, wird die irgendwann nicht mehr existieren, weil wenn du Angst haben musst, wenn du dich irgendwo einmischst, ich meine, du musst eh Angst haben, wenn du dich irgendwo einmischst, heutzutage. Früher wusstest du kannst aufs Maul bekommen, heute ist es halt noch viel gefährlicher geworden. Einmal gibt es halt diese viel niedrigere Hemmschwelle, Leute, die am Boden liegen, noch zu treten und zu malträtieren. Und es gibt halt dummerweise einfach immer mehr Leute, die in irgendeiner Form bewaffnet sind. Sei das mit Pfefferspray oder Messer oder einfach dem nächsten Knüppel, der irgendwie... Gut, Pfefferspray geht ja noch, aber Messer ist halt scheiße. Ja, ich finde das ein bisschen schade, dass es so unkonkret ist von dem Justizvollzugsbeamten hier. Weil irgendwie frage ich mich dann tatsächlich schon, ob das in Sachsen wirklich der Fall ist, dass da die Ausländerkriminalität stark gestiegen ist. In anderen Ländern würde ich das gar nicht so bestreiten wollen, aber in Sachsen wirklich... Ich finde auch den Teil sehr schön. Trotzdem beobachte ich jeden Tag, dass die meisten Menschen über die Veränderungen in unserem Land belogen werden oder die Wahrheit nicht wahrhaben wollen. Das fasst eigentlich beide Seiten, so die es da zu diesem Thema gibt, ganz gut zusammen. Entweder werden die Leute belogen und können die Informationen nicht von der Lüge unterscheiden, also die Wahrheit von der Lüge, oder sie wollen die Wahrheit nicht wahrhaben, selbst wenn sie diese gezeigt bekommen. So, da ist sogar eine Schnittmenge zwischen den beiden Leuten. Zwischen den beiden Mengen von Leuten. Ja. Ich habe bisher keine Beweise gesehen, die belegen, dass es das Chemnitz überhaupt gibt. Ich habe bis jetzt überhaupt gar keine Beweise gesehen, Punkt. So, es gibt eigentlich gar keine Beweise, es ist alles nur Meinung. Erstmal möchte ich vorausschicken, dass Politiker, deren Twitter-Handle @kynikev ist, echt, ich kann sie nicht ernst nehmen, es tut mir leid. Er kann es ja noch ändern, ja. Ja, aber das Kevin nicht mehr. Nee, das bleibt. Das Schönste, wenn man sich gegen rechts äußert, sind immer Reaktionen à la, bis heute habe ich SPD gewählt, jetzt nicht mehr. Man kann eure Profile sehen, ihr Hasis. Ihr habt schon lange nicht mehr SPD gewählt. Und wenn doch, dann verzichten wir künftig dankend. Ja, aber dann halt irgendwie in den Wahlergebnissen senken, ne? So. Ja, es ist halt schon hart, also wortwörtlich. Also wenn du dir anguckst, wie die SPD am Niedergehen ist und dann siehst du so einen Kommentar und denkst dir so, Eigenwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, irgendwie so, ich. Echt schlechtes Marketing. Außerdem, ich musste da direkt an einen anderen Kevin denken, den wir hier mal zu Gast hatten. Ja. Du meinst den Kevin, der damals SPD-Mitglied war? Der damals SPD-Mitglied war, ja. Was ja auch noch nicht so lange her ist. Also so viel zum Thema, ihr Hasis habt schon lange nicht mehr SPD gewählt. Ach, das ist auch noch zum Teil abgeschnitten. Da das ist sein Twitter-Profil, da steht drauf in der Beschreibung: Bundesvorsitzender der Jusos, Bezirksvorsitzender SPD-TS und Kolumnist fürs Handelsblatt. So, uff. Du, das ist aber eine fiese Kombination. Ja, und dann gehst du auf Jusos drauf und wir sind links, feministisch, sozialistisch. Ja, da ist, ach komm, Mann, das ist wieder aller hier. Ja, dazu haben wir später Zukunft, noch was. Die Zukunft ist nicht für dich, ja. Die Zukunft ist nicht für dich. Ja, hier haben wir indiemedia.org, nicht mehr links unten, aber immer noch indiemedia. Und da gibt es auch, wie dieser Artikel mal wieder belegt, die gleichen Inhalte. Schwache Rechtschreibung, RAF. Gleich in der Überschrift, ne? Bewaffnet euch. Ja. Außerdem halt das komplette Kleinschreiben ist RAF-Duktus. Die haben das immer so gemacht und ihre Fans schreiben das nach. Wir leben in lebensgefährlichen Zeiten. Seit langem leben wir in gefährlichen Zeiten. Im Land regieren die TypenInnen aus Aktiengesellschaften wie Aufsichtsräte und Vorstände. Da sind PolitikerInnen aller Parteien im Bundestag als ErfüllungsgehilfeInnen tätig. Wollen gleichwohl von uns ausverkauften Menschen an der Wahlurne gewählt werden. Beeinflusst durch Lobbyismus und Ignoranz bleiben wir als Menschen mit unseren Anliegen zurück und uns selbst überlassen. In anderen Fällen wirst du doch vom Staat Betriebe der Willkür preisgegeben. Ja, also es fängt sehr pathetisch an, wandelt sich dann aber eher in so ein Selbsthilfeding, also... Man kann sich eine Gaspistole kaufen, schreiben sie dann hier. Die haben Magazine für 15 Patronen. In der Kammer findet eine Patrone ebenfalls Platz. Bei Konfrontation mit Faschos hat dies mehr Wirkung auf den Feind. Wenn man einmal dabei ist zu schießen, macht es Sinn, das ganze Magazin leer zu schießen. Nee. Ein aufgesetzter Schuss aus einer Gaspistole auf einen Nazi am Kopf und so weiter und so fort oder am Herz und so weiter und so fort. Da braucht es keine Umstände, um legal oder nicht an eine scharfe Pistole ranzukommen. Bla bla bla. Diese Waffe verdeckt am Körper tragen. Hilfreich ist eine Umhängetasche, Jacke mit Reißverschlüssen oder eine Cargohose. Auf keinen Fall einen Holster am Körper tragen und so weiter und so fort. Also, um eine Gaspistole zu kaufen, brauchst du ab 18 Jahre keine Erlaubnis der Polizei. Bla bla bla. Privatkauf vermeidest du das Vorzeigen des Personalausweises und so weiter und so weiter und so weiter. Aber, ja, Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem. Ja, ist es auch. Weißt du, wenn du einfach das, was die beschreiben, auf die Leute anwendest, die so einen Scheiß machen, die so einen Scheiß schreiben, ja, dann ist der Aufschrei echt groß. So, wir haben es nicht kommen sehen und wir sind eigentlich die friedlichen, radikalen Leute. Oh. Apropos Aufschrei und sich kommen sehen. Antifa, der Antifascist Handbook von Mark Bray, was ja zumindest in der Anglosphere schon relativ weit rumgereicht worden ist, stellt die ein oder andere These auf und ja, Fascists reject all universals for a Darwinian struggle for the chosen people. Calls for unity, purity and energy are rejected. Naja, im Grunde gehen sie in dem Buch darauf ein, dass sie hier und da mal irgendwelche Nazis verprügelt haben, dass sie den Podcast-Hoster von der Daily Show erfolgreich gedoxt haben und er daraufhin aus der Uni geflogen ist, in der er war. Erwähnen hier und da ein paar Skirmische in den 70er und 80er Jahren, wo sie auch davon erzählen, wie schwer das hatte, die Antifa aus Europa generell in die USA zu kommen, weil dort die Begriffe, die die europäische Antifa also als mit Faschisten bezeichnet hat, also die Begriffe selber, haben dort keinen wirklichen Anklang gefunden. Und deswegen hieß es in den USA Anti-Racist Action, ARA. Und generell sprechen sie auch stark davon, dass in den 90ern ein Haufen Feminismus in die Szene reingespült worden ist. Damals gab es ja auch die dritte Welle des Feminismus und The Beauty Miss und Backlash, Susan Fallucci, Intersektionalität, da ist ein Haufen Kram entstanden und davon ist auch viel Kram in die Antifa gespült worden und an sich sagt man, weil die theoretische Utopie, die man im Kopf hat, also abolishing capitalism will lead to a disappearance of most crimes since they are mostly capitalist antagonisms. Also sie haben eine Idee, wie die Welt aussehen soll. Und in dieser Welt würde es mehr freie Rede geben, deswegen sind sie nicht gegen freie Rede. Also sie wollen Gefängnisse, Staaten und Bürgerschaft abschaffen, also dass du kein Bürger einer Nation mehr sein kannst und in eine klassenlose postkapitalistische Gesellschaft vordringen. Und dort würde es viel mehr freie Rede geben. Deswegen ist es so, dass wenn sie Leute verprügeln, dass es halt nicht gegen freie Rede ist. Und das Interessante ist, dass auf der einen Seite halt Neonazis benannt werden, Rassisten, White Supremacists etc. Und dass auf der anderen Seite halt auch jemand wie Milo Yiannopoulos benannt wird mit dem Battle of Berkeley, dass sich ein Haufen Menschen nicht mehr sicher gefühlt haben, weil Milo gesprochen hat. Und Milo ist ein schwuler jüdischer junger Mann, der einen schwarzen Mann geheiratet hat. Und der wird halt als Neonazi mit aufgeführt. Also nicht direkt selber benannt, aber es ist halt schon hart, wenn du die ganze Zeit von Neonazi schreibst, von Faschisten und dann an Milo plötzlich auftaucht. Interessanterweise werden auch so Sachen wie Gamergate, Puppygate als Operations der Far Right bezeichnet. Also die ganzen Gamergaters sind generell Nazis, da muss man gegen vorgehen. Und gefeiert wurde auch das Richard Spencer Panchanazi-Meme, um den Leuten beizubringen, dass antifaschistischer Kampf wichtig und richtig ist. Und sie reden auch von der Heteropatriarchie, also Heteropatriarchat. Und sie sehen ihre gesamte Bewegung als Sprungbrett für den revolutionären Sozialismus. Und also, und was ich auch noch interessant fand, White Knights war eine Neonazi-Gruppe aus den 80ern. Das fand ich jetzt interessant, da ja White Knight heutzutage im Diskurs verwendet wird, wenn Leute Hardcore-Feministinnen verteidigen oder generell halt Frauen zu krass verteidigen, weil Frauen ja auch selber Agency haben. Auf jeden Fall Solidarität mit Palästina und No Trump, No KKK, No Fascist USA war ein Slogan von der Weatherman Group. Die haben Bombenanschläge gemacht in den USA. Dort wurde auch White Privilege mal in den 70er Jahren erwähnt, was später auch aufgegriffen worden ist von Peggy McIntosh. Und also der Begriff White Privilege kann man direkt auf eine Terrorgruppe zurückführen. Und die drei Pfeile, die sind auch ein Antifa-Symbol, wird in einem Buch zumindest angegeben, was ich ganz interessant fand. Also diese Three Arrows als offizielles Antifa-Symbol. Und das war so ein bisschen der Inhalt des Buches so grob abgerissen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr verzerrt, aber das dürfte so der grobe Überblick sein. Also empfiehlst du es? Ist es gut? Empfiehlst du es? Ja, ich weiß nicht. Ist nicht schlecht geschrieben, jetzt aber auch nicht so gut. Bisschen wirr, aber es trifft halt den Antifa-Nagel und den SJW-Nagel auf den Kopf, wo man sieht, wo zu sagen, die Verbindungen zwischen beiden sind. Gibt aber ein paar SJW-Bücher, die ich ja mehr empfehlen würde, um den Wahnsinn richtig zu lesen. Das Buch ist eher so am Rande. Ich finde es vor allen Dingen krass, das ist ja quasi eine Hetzschrift. Und wenn da sowas drinsteht wie Gamergate, muss man gegen vorgehen oder so, gegen die Leute, die da dabei waren. Also ja, das Geile bei Gamergate ist, ich habe es schon oft erzählt hier in der Sendung, aber bei Gamergate, ich habe unter dem Hashtag mich mal mit einem Neonazi unterhalten und der hat gesagt, dass in den Nachrichten geschrieben worden ist, dass es eine neue rassistische Hassgruppe gibt. Und er hat jetzt gedacht, dass er hier mitmachen kann, weil hier voll viele Rassisten sind. Und hat sich dann darüber aufgeregt, dass die Leute die ganze Zeit nur über Videospieljournalismus und Videospiele sprechen und niemand die Judenfrage besprechen möchte. Und hat dann daraufhin die Bewegung wieder verlassen. Das war meine Erfahrung mit Neonazis unter dem Hashtag Gamergate. Ein enttäuschter Neonazi, der keine hassenden Menschen gefunden hat. Ja, das war kein richtiger Neonazi, also komm. Ja. Ja, und das war eine Buchrezension mit den Weltraumaffen. Ja. Weltraumaffen-Buchrezension. Und wer mehr Buchrezensionen hören will, der sucht unseren Stream, der Buchclub der kontrollierten Opposition. Jetzt sind wir wieder in Chemnitz. hier sagt ein Lokaljournalist aus, also diese Verfolgung, gezielten Verfolgung von Menschen mit anderer Hautfarbe, die da an dem Sonntagabend nach dem Tod von dem Messeropfer da geschehen sein sollen. Da gab es ja großen Aufschrei, da wurde von Pogrom geredet, da wurden noch andere Worte benutzt. Ja, aber der Lokaljournalist sagt ja ganz klar, er konnte das nicht wahrnehmen, während er in Chemnitz unterwegs war. Und es gibt auch diverse Hinweise, die darauf hinweisen, dass die Polizei jetzt auch nicht wirklich, sie hat Anzeigen vorliegen. Einmal ist jemand getreten worden, einmal ist jemand irgendwie bedroht worden. Auch finde ich auch alles scheiße, aber das zu so einer Riesennummer hochzustilisieren, und selbst die Merkel hat ja sich positioniert, und der Regierungssprecher Seibert hat das kritiklos übernommen, diese Formulierungen. Ich habe jetzt von den Medien noch keinen Faktenfinder zum Beispiel. Es gab einen Faktenfinder zu Chemnitz, da wurden ganz viele Übertreibungen aus der rechten Ecke klargestellt, zum Beispiel das mit den 25 Messerstichen auch mal wieder. Und dass zum Beispiel keine Vergewaltigung der Messerstecherei oder kein Vergewaltigungsversuch oder Belästigung dem vorausging, ist ja auch alles wichtig, aber ich hätte auch ganz gerne den Herrn Gensing mal gesehen, wo er mit Beweisen, dass da jemand gejagt worden ist durch die Stadt und solche Sachen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es Nazis gibt, die dumm genug sind, sowas zu machen. Aber die Zahlen, die ich bisher gesehen habe und die Berichte, sagen halt, wir haben das alle irgendwo abgeschrieben. Und das Video, was dazu immer wieder gezeigt wurde, Hasi, da, das stammt von einem Account, der heißt Antifa Zeckenbiss. Also Top-Quelle auch. Keiner weiß so genau, was es wirklich zeigt, weil es ohne Kontext ist. Aber das hat offensichtlich den Medien gereicht, um daraus eine Riesennummer zu machen. Ich glaube, es war nur so ein 2-Sekunden-Ding oder sowas. Relativ kurz, da rennt jemand hinterher und versucht, jemanden in den Arsch zu treten. So ja, das haben sie bei Maischberger benutzt, irgendwie, um das zu belegen. Oder was ist das? Ist doch ein Witz. Ja, also man sieht ja nicht, was dem vorausgegangen ist. Auch einfach. Und das könnte das auch. Licht jedenfalls gar nichts. Ist das von dem Tag? Ist das aus Chemnitz? Ist das irgendwie. Ne? Das sollte ein echter Journalist prüfen. Aber ich glaube, zu Sorgfalt und Journalisten im Zusammenhang mit Chemnitz kommen wir gleich nochmal. Ach, da ist er auch schon. Jo. Der Faktenfinder. Ja, da haben wir erst so die Kommentare. Ja, ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen. Die Hauptkritik war, dass viel Weiß als Quelle benutzt wurde. Ist ja richtig, kann man auch kritisieren. Aber auch eben die Einseitigkeit, wie du es gerade schon gesagt hast. Ja, klar. Dass Extremisten die vielen großartigen Freiheiten in unserem Land so sträflich missbrauchen oder dass es tatsächlich Menschen gibt, die mit Verlaub so einen Blödsinn glauben. Gender Pay Gap, sage ich jetzt mal. Ja, und Gender in die Richtung unterwegs. Ja. Also, einer der mutmaßlichen Täter hatte bereits mit Mord gedroht, aber das ist ja angeblich ein Übersetzungsfehler gewesen. Ja, ich lese. Lustigerweise hat er ja irgendwie ein Bild, irgendwas in die Kamera geschalten oder hat drunter geschrieben auf Arabisch, und das kann halt laut einem Arabisten so gleichermaßen irgendwie bedeutet es, ich liebe euch, meine Freunde, aber die Google deutsche Übersetzung macht daraus, ich töte euch, meine Freunde. Das ist ja schon fast wie diese Sachen, die hier der wie heißt er aus Kanada, der Gazzard, der macht immer diese Witze von wegen, das ist eigentlich die Sachen, die in Koran stehen, wenn da irgendwie steht, Köpfe abreißen oder so, dass das dann irgendwie Köpfe abreißen mit Liebe eigentlich bedeutet oder so. Oder mit Küssen. Ja, Aber töten und lieben ist auch im Russischen sehr nah, so vom Wort her. Es gibt das Ubiu, das heißt töten, und es gibt das Lublu, das heißt das Lieben. So, und Ja, tiba Ubiu heißt ich töte dich, und Ja, tiba Lublu heißt ich liebe dich. So. Ist jetzt Bescheid, ne? Habt ihr jetzt. Ihr Russisch seid gelernt. Ein verrücktes Volk, ihr Russen. Ja, ne? Ich liebe dich, ich töte dich. Der letzte Kommentar war, glaube ich, noch mal ganz gut da. Konnte man direkt vermuten, dass deswegen dann auch die Kommentarecke geschlossen wurde. Also hier ist das ja alles zivilisiert, aber was ich auf Twitter alles gelesen habe, was man mit den bösen Nazis so alles machen soll, oder mit den Sachsen oder mit Chemnitz oder so. Ja, hier ist auch von verboten die Rede zwischendurch. Also ja, nee, da auf Twitter waren ja noch bessere Sachen unterwegs. Ja. Da waren Abknallen und eine Mauer drumherum und Napalm drauf. Bomber Harris kommt zurück. Diese ganzen menschenfreundlichen Dinge, die Menschen nur einfallen, wenn sie eine total reine Seele haben. Was die alles mit Leuten da tun wollten. Also das ist, bestärkt mich nur wieder drin, dass halt sowohl die rechten als auch die linken Extremisten beide in die Tonne gehören. Also zumindest so weit, dass sie halt einfach mal sehen, dass sie nicht die Mehrheit sind, dass sie nicht, auch wenn sie am lautesten schreien, nicht die sind, die bestimmen, wo es hingeht. Links wie rechts wie religiös. Also manchmal denke ich, das können irgendwie auch nur sehr junge Leute sein. Ich hatte mal so ein Video von einem Stierkampf hochgeladen und das wurde so ähnlich kommentiert. Hier sollte man alle töten, die ganzen Stierkämpfer sollte man alle umlegen und so. Die ganzen Spanier. Ja, es sieht so ungefähr ausbomben, ne? Aber da habe ich auch gedacht, irgendwie das von irgendwie Erwachsenen nicht mehr oder so, wegen so einem Quatsch. Naja. Twitter vielleicht auch. Was ist das jetzt? Das sah mir nach der nach Dunja Halani auf dem Schweigemarsch aus. Also auf dem, ja, war es eigentlich auch, aber irgendwie geht das jetzt nicht mehr auf. Ne? Keine Ahnung, ob das jetzt weg ist oder so. Aber ja. Ja, auf jeden Fall hat da eine Dame auf Dunja Jali eingeredet und ihr so ein paar Sachen gesagt und stand da eigentlich nur rum und hat zugehört. Also war auch noch nicht mal so wirr, war eigentlich ganz vernünftig. Ja, ich habe irgendwo gehört, dass die da irgendwie abgeblitzt ist bei der Demo. Ja, hat er ja schon damit gedroht, dass es nochmal um Journalisten und Sorgfalt gehen wird. Hier haben wir jemanden von der Organisation @RND Newsroom. Ein Zugführer der Berliner Polizei zum R&D Newsroom. Wir haben extra keine Polizisten mit Migrationshintergrund mit nach Chemnitz genommen, um die Rechten nicht unnötig zu provozieren. So weit ist es also schon gekommen. Und dann scrollst du bitte mal runter, Chris, und dann ja, auf jeden Fall. R&D ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, okay. Dann haben wir also die Ersten, die fragen so, natürlich gibt es auch erstmal Aufregerei, als Polizisten würde ich mich von meinem Dienstherrn diskriminiert fühlen. Und dann zweifeln auch schon einige Leute und dann kommt hier jemand und sagt, es ist offensichtlich eine Fehlinformation, die hat der Kollege aber von einem Polizisten bekommen. Fakes sind nämlich bewusste Fälschungen. Und dann schaltet sich hier unser alter Bekannter, der Herr Dr., Professor Dr. Dieringer ein, der ja oft gerne, wenn es um solche Dinge geht, sich einmischt und dann nachfragt. Ja. Und nachfrage, ob nicht die Sorgfaltspflicht verlangt hätte, zu prüfen, ob da was dran ist. So. Und dann redet sich hier dieser Herr Weiermann dann raus, ja, ich bin ja nicht bei hier Redaktionsnetzwerk Deutschland, aber da sind die Leute alle total professionell. Aber er kann nicht sagen, ob die Leute das überprüft haben. Fatal ist und bleibt von einem Fake zu sprechen. Fakes werden bewusst gestreut. Hier handelt es sich schlicht um eine Fehlinformation. Kommt dann weiter unten die Polizei Berlin und sagt, diese Nachricht ist ein #Fake. Die haben auch noch nicht verstanden, dass das eine Fehlinformation ist. Es ist nämlich kein Fake, weil eine Fehlinformation, ne, Moment. Ja, Irrtum. Also. Ein ganz normaler Irrtum. Nur aber so gut arbeitet halt die Presse, die sich solche Institutionen wie einen Faktenfinder und so leistet. Ja. Da wird einfach mal rausposaunt irgendwas, was möglichst viele Klicks bringt und ja, Pech gehabt. Ja, die Emma handelt sich weiteren Ärger ein im Endeffekt. Weil sie machen jetzt hier, was wenige Medien gemacht haben, sie werfen ein Schlaglicht drauf, was die Menschen denken, die halt keine Nazis sind, sich aber in Dresden, sag ich schon, in Chemnitz, aber trotzdem nicht mehr so wohlfühlen. Ja, was ich möchte dazu kurz nochmal sagen, die Menschen, naja, die Frauen, ne? Also ich möchte schon dazu anmerken, dass ich diese Grundannahme von wegen, wir müssen alle öfter den Frauen zuhören, die da drin steht, so als ob das sonst nicht getan werden würde, finde ich auch nicht so prall. Also. Nee, also ich, die Emma ist weiterhin natürlich ein feministisches Blatt. Keine Frage. Aber sie befragt halt Leute, Frauen, und die dann Sachen sagen wie, für Frauen ist das Leben gefährlicher geworden, aber das sind ja nur wir Frauen, wir sollen uns nicht so anstellen. Ich habe Angst um meine Töchter, meine Schulkinder, vor allem die Mädchen. Diese jungen Männer haben nichts zu tun. Sie haben ein sehr abwertendes Frauenbild, sind sexuell aufgeladen und es gibt für sie kein Korrektiv. Das sind halt so, das sind so besondere Sätze, die ich in den anderen Medien selten lese, wenn es um diese Frage geht. Und es wird immer eigentlich so der Strohmann gleich hingestellt mit Hitlergruß im Zweifelsfall. Und ich fände es halt besser, wenn sowas wie Chemnitz zu einem offeneren Dialog führen würde und nicht zu Demonstrationen, wo sich die Leute gegenseitig anschreien und Promo-Veranstaltungen für Hip-Hop-Alben. Steht sich auch die Wortwahl ein bisschen im Weg, ne? Wenn man von Hetzjagden redet oder von Pogromen oder so, dann ist es schon ein bisschen ja, spaltend eher auch, ne? Also ist doch eine Aggression auch. Hier in dem Artikel hat die NZZ mal wieder ziemlich guten Journalismus geleistet. Wenn die noch einflussreicher werden, dann werden wir eventuell irgendwann überflüssig. Aber ja, lest es euch durch, kommt in die Quellen. Oh mein Gott, Bento. Die Ideen kommen von der Amadeo Antonio Stiftung. Yay, Bento. Yay. Und die Amadeo Antonio Stiftung. Wahnsinn. Das ist ein Team. Vom Sofa aus. Ja, damit man bloß nicht den Arsch hochheben muss. Beziehungsweise, ich habe heute auch sowas gelesen, wie dass der Mars ja mit seinem Gesetz doch Erfolg hatte und die Leute machen es jetzt nicht mehr vom Netz aus, sondern gehen direkt auf Straße wie in Chemnitz, ne? Oh, okay, das ist auch von jemand anders. Ich hatte das irgendwie, glaube ich, im Hinterkopf, nur dass das von der Amadeo-Antonio-Stiftung wäre. Ja, Gegenrede. Ah ja, gut, wir wissen ja alle, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung wie die fette Spinne mitten im Netz der Organisationen sitzt. Ja, über die Netzzeit informieren und dann, damit man Argumente hat, ist ja vielleicht auch gar nicht so doof. Und durch die Stadt laufen und ihr was einsammeln. Naja, das ist dann wenigstens mal, dass man den Arsch ein bisschen hochkriegt. Aber bezahlt wird das, glaube ich, nicht, ne? Also trotzdem so 120 Millionen über haben. Ja, dann sollst du Angebote organisieren. Klar, wenn man da jetzt engagieren möchte, sich engagieren möchte, kann man es natürlich machen. Aber außerdem hier haben wir die Amadeo-Antonio-Stiftung, und ich finde auch diesen Spruch alternativ in diesem Zusammenhang so komisch. Ich meine, was soll das bedeuten? Also Alternative zu, was die irgendwie meinen, rechter Aufmarsch oder wie ist dann, ist naja, dann das Konzept? Bei uns sind halt viele Jugendclubs sind halt eher ein bisschen deutsch orientiert. Das Ding ist halt, ein alternatives Angebot wäre halt um was für die Zecken, nehme ich an. Das Interessante wäre halt auch, es ist die SJW-Definition, nach der 90% der Gesellschaft protofaschistisch sind, oder es ist ein Alternativangebot nach der klassischen Definition, wo halt eine Minderheit rechts ist, aber man denen halt Paroli bieten will. Das wäre halt auch interessant. Also, alternativ ist alles, was mit Blumen zu tun hat und grünen Sachen. Und den neuen deutschen Organisationen. Und Lachshosen und so. Und der Regenbogenkoalition. Genau. Das finde ich auch lustig. Hier einmal im Jahr veranstaltet die Webseite Urban Shit einen Sticker-Wettbewerb. Ja. Das ist Journalismus hier. Und kürt die besten Aufkleberdesigns für Sticker gegen rechts. Ja, du kannst auch mitsticken. Ja, oder halt dieses Konzert. Ich meine, ja, du willst was machen, so, dann geh doch mal auf ein Konzert. Hab doch mal irgendwie einen Nachmittag irgendwie trinken Bier auf dem Konzert und rette die Welt. Eine Cola. Ja, eine Gratis-Cola. Ja, Pressesprecher der Engagement Engagement gegen rechts bedeutet nicht, dass man direkt gegen Nazis kämpfen muss. Ist da Bescheid. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so. Ja, ich dachte, dafür braucht man so eine Waffe, so eine... Ja, ne? Dachte ich jetzt so auch, aber wahrscheinlich ist der Herr Lüdecke nicht bei links unten. Tauscht euch aus. Macht euch Gedanken, warum einige Leute so wütend sind. Was sind die Ursachen der Unzufriedenheit? Ja, das höre ich auch oft von Linken. Ja, dass sie sich Gedanken machen, warum sind diese Drecks-Allmann-Kartoffeln so besorgt oder so wütend. Sie könnten einfach mal fragen, ne? Kriegen Sie vielleicht auch eine Antwort, anstatt sich einfach was zurechtzuräumen. Also das kann man auf jeden Fall versuchen, aktiv zu bekämpfen, hier bekämpfen, indem man alternative Kulturangebote schafft. So. Ein berühmtes Beispiel sind die Konzerte von Rock gegen Rechts. Das kann auch in Form einer Stadtteilbibliothek sein. Also entweder Campino oder Hemingway. Das ist alles drin. Ja. Nicht rechte Angebote. Die gibt es auch, also ja, das ist das ein Artikel nur für Ostdeutschland, weil ich meine, nicht rechte Kulturangebote, da gibt es irgendwie im Westen nicht wirklich so einen Überhang von rechts, dass man sagen würde, wir müssen da jetzt mehr nicht rechte Angebote schaffen, weil es gibt, jedes Theater ist links, jeder Kulturverein ist eher links, also was ist das verfickte Problem? Die Amadeo-Antonio-Stiftung fördert einige solcher Projekte. Hm? Ist das vielleicht auch ein Ersatz für richtigen Einsatz oder für richtiges Engagement? Ich glaube eher, dass sie diese 90% des protofaschistisch-Definition verfolgen, wie das schon geschrieben ist. Ich keine Ahnung. Die einzigen wenigen nicht rechten Angebote. Weißt du, ich, ja, bestimmt. So Paranoia par excellence. Also. Ja, aber die haben das Amadeo-Antonio-Stiftung-Siegel nicht rechtes Angebot. Das kannst du von einem Kino um die Ecke oder so nicht sagen. Geprüfte Sicherheit. Ja, und das war die Werbung von unserem Bundespräsidenten für das Gratiskonzert. Feine Sahne Fischfilet vom Verfassungsschutz überwacht, aber eingestellt und da jetzt ist der Ruf natürlich auch aufgeräumt und irgendwie ist es auf der linken Seite nicht genauso delikant wie auf der rechten Seite. Ja, und wenn Feine Sahne Fischfilet ist, davon singt, dass die Bullenhelme fliegen und dass die Schweine Prügel kassieren, dann ist das vielleicht verfassungsfeindlich, aber es ist ja verfassungsfeindlich für die gute Sache. Und da wird Coca-Cola mit Freigetränken sein. Also ist auf jeden Fall eine Party garantiert. Ja. Aber ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ob das ein Fake war, habe ich einen Ausschnitt gesehen, dass irgendwie der örtliche Stromversorger gesagt hat, sie würden dieses Konzert nicht mit Strom beschicken oder irgend so ein Scheiß. Aber wie gesagt, kann gut auch ein Fake sein. Ja, die brauchen auch eigentlich keinen Strom. Dann machen sie es halt unplugged. Also ich wäre schon generell dafür, nachdem wir dann auf sozialen Medien bestimmte Meinungen ausschließen, fände ich das gut, wenn die Strom- und Wasserversorger auch nach politischen Meinungen den Leuten die jeweiligen Güter abdrehen, weil das ist der einzigste Weg, wie wir Demokratie aufrechterhalten können. Also, ja, Gott. Aber zu dieser Sache hier auf jeden Fall, ich meine, klar, ich kann das verstehen, wenn die Leute sagen, irgendwie soll Feine Sahne Fischfilet doch irgendwelche Lieder singen, wenn sie die singen wollen, ja, meinetwegen geschenkt. Aber unser Bundespräsident muss das nicht verbreiten, nicht bewerben, also tut mir leid. Ja. Und schon gar nicht. Und halt diese, die Sache losgetreten haben ja Materia und Kasper. Und Materia und Kasper haben ganz zufällig vor wenigen Tagen ein neues Album zusammen veröffentlicht. Und dann Peng war die erste Idee nach Chemnitz. Peng, dann machen wir mal ein Konzert damit. Peng, wir irgendwie in den Schlagzeilen landen. Peng. Ein Schelm, wer Böses dabei, beziehungsweise wer dabei an Schäkel denkt. Die Toten Hosen spielen mit. Ja, da kommt jetzt so ein Bild in den Kopf, weißt du, da laufen die an einem Baum vorbei und hat sich jemand aufgehängt, baumelt vom Baum runter, nimmt man mit einer Schnur unten die Beine fest, tut die wieder oben am Baum dran festmachen, setzt sich drauf und schaukelt auf der Leiche. So. Weißt du, das Bild kommt mir da in den Kopf. Aber vielleicht bin ich auch nur zu zynisch. Also was ich da zu einwenden möchte, wäre so ein Ding von, dass die ja alle kapitalismuskritisch sind und eher so hier Ausbeutung von Leuten ist halt voll kacke, aber dann halt ein Album rausbringen und dann auf hier ein Konzert gehen, so ein Konzert geben, das... Also echter Kapitalismus wurde noch nie versucht. Im Grunde ist der perfekt. Die Schriften wurden bisher nur noch nicht richtig interpretiert und umgesetzt. Es sind ja immer die Sozialisten und die Kommunisten, die dann den Kapitalismus die ganze Zeit subversieren. Ne? Genau. So, die Unterwanderung, deswegen. So das ist... Wir müssen alle diese Leute wegstecken und dann können wir sehen, was der Kapitalismus kann. Dann ist perfekt. Genau. Ich begrüße die jungen Werktätigen zum 40. Jahrestag der DDR und wünsche viel Spaß bei unserem Konzert mit moderner Musik in Karl-Marx-Stadt. Yeah. Oder ich meine, KIZ, das sind doch so, ist das nicht so Party? Kram? Ist das nicht so völlig unpolitisch? Ja. Gibt den grünen Affen Zucker. Nee, die haben auch schon Antifa-Musik, alles Mögliche. Misanthropie, okay. Ja, Drogen. Also. Ich kenne die nur vom Lesen sozusagen. Ich auch. Aber ich habe die Woche halt, also jetzt die letzten Tage, auch so einige Zitate da von denen gesehen. Hier in diesem Artikel wird uns eine neue Aktion vorgestellt, Hashtag unteilbar. Und generell bräuchten wir eine Volksabstimmung darüber, wie viele aktivistische Hashtags man pro Jahr dem Volk zumuten möchte. Das war es auch schon von meiner Seite. Also eine der Erstunterzeichnungen ist zum Beispiel Hengame Yagubi Farah. Das ist ja so dieses allgemeine Bündnis aus links-grünen SPD, ne? Ja, ich finde das ganz spannend im Zusammenhang mit Aufstehen, weil unteilbar ist ja dann wieder so ein bisschen die Identitätspolitik-Schiene und Aufstehen ist ein bisschen mehr die Sozialpolitik-Schiene. Mal abwarten, was da so bei rauskommt, aber ich bin dann in dem Streit auf jeden Fall Team Sarah, muss ich sagen, und nicht Team Hengame. Ich habe mich ja auch bei Aufstehen mal eingetragen und werde mir das auch mal anschauen, was die vielleicht auch hier regional machen. Werde mir da auf jeden Fall mal auch Veranstaltungen angucken, habe ich mir vorgenommen. Weil, ja, irgendwas muss sich ja bewegen, ne? Was für eine Überschrift, Alter. Das klingt nach einer guten Taktik auf jeden Fall. Ja. Also es ging hier um einen Werbespot mit so einem Plakat auch dazu. Und ja, das ist hier das, was sie geschrieben haben, Ausländer raus. Und hier war noch ein Hakenkreuz, das haben sie aber in dem Werbespot halt ausgeblendet. Aber auf dem Plakat wird das dann wohl zu sehen sein. Man könnte sich auch einfach so ein Painting suchen, wo das draufsteht oder sowas. Gibt's ja, das war wahrscheinlich zu schwierig. Das darf ja eh nicht gezeigt werden irgendwo, denke ich mal. Und deswegen musste man das jetzt selber machen. Aber ich meine, das ist ja sowieso überall. Also. Gedreht wurde vor der Adolfstraße. Ja, scheinbar. Ich wette mit dir, irgendwer saß dort in dem Gremium und hat gesagt, da müssen wir eine Adolfstraße machen, können wir später auch sagen, guck, das war in der Straße, müssen wir die Straße umbenennen, weil Straßennamen machen Menschen zu verschieden. Und die Leute sagen mir, the left can't meme, ja, also hier, das ist doch ein super Meme. In der Adolfstraße haben die Linken ein Hakenkreuz gegen rechts gemalt, was ist da los? Ja, wobei das mit der Linken ist ja so Schrödingers Meme. Zum Teil sind ihre Memes hart humorlos. Auf der anderen Seite haben wir Genderisten in den obersten Gerichten in Deutschland, die absolut linke Politik machen. Ja, aber die machen das nicht bewusst als Meme. Ja, die machen das ganz normal und es ist lustig. Ich meine, Wage Gap ist, ja, ja, wo sie zeigen, dass sie memen können. Also, ja, durchaus. Hier haben wir einen interessanten Artikel darüber, dass Autoritarismus eine Sache der Persönlichkeit und nicht der Politik ist. Also, ob ich jetzt ein Autor bin, hängt mit meiner Persönlichkeit zusammen. Genau. Ob ich ein Autor bin, okay. Ob du Autor werden kannst oder nicht. Und da werden ein paar interessante Bücher zitiert. Das ist auf jeden Fall ein Artikel, den ihr euch in der ruhigen Minute mal durchlesen solltet. Und speziell hervorheben möchte ich auch die Literatur, die unten am Artikel vermerkt wird. Also ganz interessant, so Biologie und Charakter. Das ist ein ganz interessantes Feld, sozusagen. Also. Bin ich auch autoritär, wenn ich wie ein Auto gucke? Ja. Ja, bin ich auch autoritär. Facebook-Programmierer beschwert sich über angebliche linksgerichtete Ideologie. Nee, das hatten wir schon, das ist uralt und das war bei Google. Das ist dasselbe bei Facebook, ist aber ein anderer Mensch. Ein anderer, der sich beschwert. Über ungefähr denselben Kram, ja genau. Dass jetzt auch so groß wird als Geschichte, glaube ich mal nicht, aber... Ich habe auch mehrfach, ich habe auch mehrfach im Internet und auch so auf der Straße so Werbung von Facebook gesehen, damit, dass sie sich entschuldigen für die ganzen Fake-Accounts und Fake News und die Datenmissbrauche und so. Ja, die Werbung von Facebook ist schon scheiße, finde ich. Oh. Ja. Werben damit, dass du irgendwie einstellen kannst, wer jetzt was sieht oder so. Ja, also ich meine, das ist halt eine Reaktion auf den politischen Druck, den die jetzt bekommen aus allen möglichen Ländern. Deutschland hat ja damit angefangen. Können sie sich schön auf die Schulter klopfen. Ja, nur es ist ein politischer Druck und die wenden sich an die Bevölkerung. Von da kam der Druck nicht unbedingt. Ja, ja, aber ich meine, gut, das ist jetzt halt eine Imagekampagne. Ne? Vielleicht kriegen die das ja auch nicht mit, dass es den Leuten im Prinzip egal ist. Ja, das meine ich, das ist möglicherweise, dass die Kampagne so ein bisschen an Gespür fehlen lässt. Ja, auf jeden Fall, das, was hier steht, ist ja auch wieder so halbwegs Quatsch. Ne? Also ich meine, Diskriminierung weißer Männer war ja jetzt nicht das, worum es in dem Memo ging von James Damore. Also da ging es ja eher darum, wie man halt, dass halt Frauen aus bestimmten Gründen da schwieriger zu begeistern sind. Ja, er hatte, glaube ich, auch der Mord, glaube ich, auch den eine rassistische sozusagen Agenda da angeklagt, ne? Also das ist ja irgendwie. Es gab da bei Google schon so ideologisches Brainwashing. Ja, dass da die Weißen rausgehalten werden sollten und so. Ja, also, oder so irgendein Talk von einer Person, die sich als Gebäude fühlt. Keine Ahnung. Aber hier Brian Emmerich. Schreibt, wir machen das so permanent, dass Mitarbeiter Angst haben, etwas zu sagen, wenn sie nicht mit den übereinstimmen, was politisch um sich herum zugeht. Trump-Fanposter wurden entfernt, andersdenkende Leute würden schnell gefeuert. Weißt du, und dann hast du halt eine ideologische Masse, die komplett auf so einer Parteilinie ist, und dann kannst du aber nicht sagen, dass du weiter für Vielfalt von Meinungen bist, wenn du die Vielfalt buchstäblich ausmerzt. Ja, genau, bei Facebook geht es eben mehr um Meinungen und nicht um die, ja, um die äußere Diversität, ne? Ja, genau. Ja, okay. Ich merke schon die Unterschiede, ja, aber... Ich kann mir mal vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht ähnlich ist. Also diese Löschpraxis oder so, die da an den Tag legen, die ist eben auch ein bisschen einseitig, ne? Genau, ja. Und ich meine, aus der Ecke von den Leuten, die so ideologisch denken, die gehen da ja auch oft auf die persönliche Ebene und reduzieren dann einen darauf, dass man ja als weißer Mann das und das gedacht hat und das ist schlecht für weiße Frauen, das und das dürfen nur schwarze Frauen denken und das nur schwarze Männer. Also das ich meine, es geht so weit, dass Logozentrismus eine Erfindung der Weißen ist. Das bedeutet, dass so Logik einsetzt, um die Welt zu verstehen. Es ist ein rassistisches Konstrukt der weißen Männer, um die Pox unter Kontrolle zu halten. Logik. Ja, Kolonialismus so. Und so, weißt Bescheid. Ne? Weil das Logik Rad, ist eine Form der Unterdrückung. Weil das Rad und Hebelwirkung ja dann doch schon unterschiedlich reagiert auf verschiedenen Kontinenten. Und wenn du es irgendwie in England erfunden hast, ja, dann funktioniert das halt nicht in Afrika. Ja, geht nicht. Ja, mit Afrika, da hatten wir doch auch dieses Decolonized Science mit dem Western Modernity, we need to decolonize There's people who believe in you can struck a people with the thunder by praying. Alter. Ja, weißt du, dem wird irgendwie Gehör geschenkt, ne? Aber wenn da die Börs abgemetzelt werden, das ist was anderes, das ist egal, das findet gar nicht statt. Da hat ja Trump zu dem Thema was getweetet, da habe ich auch Sachen gesehen wie, ja, hier, das, ob das stimmt oder nicht, ist eigentlich voll egal. Das war irgend so ein amerikanischer, englischer Artikel gewesen. So, Trump ist eine Erfindung der Medien. Ich habe bisher keine Beweise gesehen, die belegen, dass es Trump überhaupt gibt. Ja. Doch, dieser Ballon. Aber hier, guck mal, Anne Wiezorek hier, die kann es nicht lassen mit dem Buchstaben tippen. Nein, es ist noch viel schlimmer. Du übersiehst die Lage der Situation überhaupt nicht. Guck mal, wer das Interview führte, steht rechts und darunter steht Sibel Schick und dann siehst du, wie diese Autorin eine unschuldige Katze als Geisel hält, damit sie für die Taz schreiben darf. Das ist aber schick. Es freut mich. no pun intended. Das ist schick. Privilegien sind eine Droge. Rassismus und Sexismus stecken in der DNA des Landes, sagt Anne Wiezorek. Und sie hat keine Ahnung davon, was die DNA überhaupt ist und wie sie funktioniert, weil ein Land kann sich nicht teilen. Ein Land teilt sich durch Zellteilung. Ja, Moment mal, willst du mir sagen, Deutschland hätte sich nie geteilt oder was? Die Zellmauer muss fallen. Würdest du bitte einen Absatz runterscrollen? Ich möchte gerne die Frage, was müssen Medienmacher innen beachten? Und da sagt Anne Wiezorek, sie haben die wichtige Multiplikator-Innenfunktion, das Thema nicht nur aufzugreifen, sondern auch zu lenken, wie darüber gesprochen wird. Finde ich schon wieder einen Satz, für den Frau Wiezorek eigentlich für eine Woche in den Demokratieschuldturm gehört. Weil die Medien sind nicht dazu da, zu lenken, wie über Themen. Juliana Leopold auch gesagt, dass man lenken müsste in den Diskussionen. Deshalb müssen wir eigentlich jeden Tag darüber reden, was wir tun können. Strukturelle Diskriminierung und Gewalt sind aber so normalisiert worden, dass die meisten von uns im Alltag, gerade wenn wir mit entsprechenden Privilegien einhergehen, was? Nicht darüber nachdenken müssen. Die ist doch geisteskrank oder so. Aber solche Hashtags können den Finger in die Wunde legen. Einzelne Geschichten von echten Menschen, nicht von Fake-Menschen, das kann uns oft besser erreichen als die nächste große Studie zu dem Thema. Das hätten die gerne. Dann können sie nämlich Hengame mit so einer Sackkarre an den Rand der Bühne fahren und die sagt dann, ist alles ganz schlimm. Und dann einzelne Leute. Ist doch viel besser als eine Studie. Die nächste große Studie zu dem Thema, die nächste große Studie von irgendwelchen Soziologen, von irgendwelchen Bertelsmann-Stiftungen oder so. Der Witz ist ja auch, wenn du jetzt diese Privilegien-Schiene wirklich zu Ende denkst, du hast Ableismus, du hast Klassismus, du hast Ageism, du hast Racism, du hast Lookism. Du kommst am Ende, wenn du all ihre Isms abarbeitest, an bei irgendwie 5% der Bevölkerung, die den Rest versklaven und unterdrücken. Wo ich mir dann auch denke, ja, 95% sind unterdrückt. Das müssen West. Meine Fresse, Alter. Ja, und vor allen Dingen, ich kenne ein paar Männer, die diesen ganzen Kram, diese ganzen Benachteiligungen haben und für die würden sie sich im Leben nicht einsetzen und irgendwie sagen, sie sind förderungsbedürftig oder so. Da kriegen sie nur das Kotzen, wenn solche Menschen in ihr Leben treten und freuen sich, dass es aufhört. Oder wünschen sich, dass es aufhört. Sibyl fragt dann, was ist mit dem Cis-Mann, der bei Rassismus- und Sexismus-Diskussionen um die Ecke kommt und schreit, das Problem ist das Kapital? Ja? Als ob das nicht alles eng miteinander verwoben wäre, Sibyl. Gerechte Verteilung, Sexismus und Rassismus feinsäuberlich zu trennen, das geht gar nicht. Guck mal, das ist immer genau dasselbe Spiel. Du hast ideologisch dir so einen gorgonischen Knoten zusammen gedacht, ja, der unlösbar ist und du musst ihn eigentlich einfach nur durchschneiden. Aber du bist zu schwach, um das Schwert alleine hochzuheben und mal was zu wagen. Deswegen redest du nur darüber, ja, guck mal hier, wir haben alle Probleme, gehen auf eine Sache zurück und die muss man lösen und das muss radikal passieren und Leute müssen erzogen werden zu denken, was ich will. Und hier und da und so geil. Ja, hilft mir dabei. Aber das wird nichts. Das klappt nicht. Denn sobald du dann aufhörst, Leuten zu sagen, was sie zu denken haben, werden andere Leute reinkommen und dann anfangen, andere Sachen zu reden. Und dann zerfällt das alles. Da gibt es einen guten Artikel von International Socialism, A Quarterly Review of Socialist Theory, What's Wrong with Privilege Theory? Und da schreibt ein Marxist auch über klassenreduktionistische Sichtweise auf die Frage der Intersektionalität, bittet um Verständnis und um Zuhören, verweist aber am Ende darauf, dass eben das Kapital wichtiger ist wie die Intersektionalität. Aber es ist ein ganz netter Artikel, What's Wrong with Privilege Theory, Issue 142. Also dieser beschworene Cis-Mann hier aus dem Artikel wahrscheinlich. Guck mal, dann kommen so Sätze hier. Andererseits werden Menschen, die ihre Erfahrungen teilen, als Opfer diffamiert. Und dann allein die Tatsache, dass der Begriff Opfer ein Schimpfwort ist, sagt alles über den Zustand unserer Gesellschaft aus. Ja, wenn das so ist, dann hör doch auf zu schreiben. Hör doch einfach auf, deinen Aktivismus zu betreiben, wenn damit doch schon alles gesagt ist. So, wo ist deine Nische? Wo bist du irritierend für Leute? Du bist einfach nur nervig, weil du Sachen sagst, die du nicht belegst. Aber das ist nichts weiter als eine Irritation der Gehirnhaut. So, nix sonst. Ja, du, das ist auch Siebelschick, bitte. Oft hängt strukturelle Diskriminierung auch mit dem derzeitigen System zusammen. Ja, eine Frau mit Kopftuch wird zum Beispiel als Putzfrau gern gesehen. Will sie aber Lehrerin werden, ja, wird sie daran gehindert. Und zugleich wird davon geredet, dass die Integration gescheitert ist. Ja, genau. Die Integration ist auch gescheitert und das darf auf gar keinen Fall passieren. Also, wenn du das nicht siehst, Frau Witzorek, dann hast du in der Politik nichts verloren. Tut mir leid. Dann würde ich dich da nie im Leben hinwählen und weil wir ja hier in einer Demokratie sind, kannst du dann deine Köfferchen packen und dir einen anderen Job suchen. Weil das ist offensichtlich, dass es schlecht ist, dass Leute mit kompletter religiöser Verblendung und Agenda irgendwie an die Schulen zu schicken und da irgendwie, dass sie das dann da auch pushen können, dann irgendwie mit ne, hier den Strukturen und so, über die ihr euch ja die ganze Zeit aufregt, da habt ihr dann eure Strukturen. Und es gibt so viele Länder, wo solche Unterwanderungen irgendwie passiert sind. Und das sehen wir ja auch jetzt in der Türkei, ne, wo aus so einem laizistischen Land immer wieder mit diesem ganzen Geflänne und Genöle, oh, aber die mit Kopftuch können die ja nichts machen und die werden da so diskriminiert und die müssen wir auch in die Gesellschaft holen und diesen ganzen Scheiß. Na, also tut mir leid, ich wünsche den Leuten ja schon, dass sie ein langes und erfülltes Leben haben und vor allen Dingen irgendwie zur Vernunft kommen in der Zeit, dass das halt nicht brauchen, ihren komischen Gott und sich vor dem da hinschmeißen, sondern lieber ihr Leben leben sollten mit den anderen Menschen um sie herum. Aber in irgendwelchen Institutionen, die Einfluss auf unser Leben haben, haben diese Menschen nichts verloren und da werde ich ihnen auch den Zugang versperren, so gut es mir möglich ist. Ja, und dann gibt es halt einfach, da gibt es auch noch zwei Sachen. Das erste Ding ist der Bildungsauftrag und Lehrer haben die Leute halt zu bilden und nicht schon selbst mit einer Priorität höher als das reinzukommen, nämlich ihrem ausgedachten Fabelwesen da zu huldigen. Ja gut, das zweite Ding. Das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion in Deutschland, weil da gibt es durchaus jede Menge politisch gewolltes, ausgedachtes Fabelwesen in unserem deutschen Schulbildungssystem. Also ich sage nur allein die Tatsache, dass in Bayern in der Landesverfassung drinsteht, dass die Ehrfurcht vor Gott das höchste Bildungsziel ist. Jo, ja. Was? Ja, da steht nee, deswegen drin. Dachte ich, dass Bayern gar nicht zu Deutschland gehört, ne? Was ich ganz lustig finde in dem Zusammenhang, ich habe eine Doku über Osama Bin Laden gesehen am Wochenende und der war tatsächlich eigentlich eher westlich orientiert, bis er an der am Gymnasium praktisch in der Eliteschule auf einen Lehrer getroffen ist, der aus Syrien geflohen war, weil dort die Muslimbruderschaft verboten wurde. Und der hat ihn dann so lange bearbeitet, bis am Ende das rausgekommen ist, was dann in New York passiert ist. Also könnte schon sein, dass Lehrer bei leicht beeinflussbaren Kindern nichts zu suchen haben, wenn sie einer merkwürdigen Ideologie anhängen, die Hass produziert. Ja. Es ist auch interessant, dass wir hier die Taz haben, die beiden ja, weiblichen Menschen, die sich hier, deren Meinung sich hier kundtun und wir die permanente Warnung davor haben, wie furchtbar hier um den Faschismus in Deutschland stehen, aber man den Islamofaschismus blind die Hand gibt und sie küsst. So. Und das Kopftuch ist halt Teil davon. Es tut mir leid, sorry. Es ist halt... Weißt du, so Lehrer, Leute, die Bildung weiterleiten, werden dann sich selbst freiwillig einen Filter vorschieben, damit sie dann nicht wirklich gut Lehrer sein können, sondern Prioritäten erstmal verschieden setzen. So, ein Lehrer wird immer besser sein, wenn er keine Ideologie hat, keine Religion hat, an die er sich zuerst wendet, sondern zuallererst Lehrer ist und dann seine eigene Position vertritt zu Dingen und diese dann auch gerne einbringen darf in der Diskussionsrunde. Aber so eine Frau, die Klos putzt mit Kopftuch, ist egal, denn das Wichtige ist halt, dass das Bad geputzt wird. Wer es macht, ist vollkommen egal. Außerdem ist das Kopftuch wiederum hier, scheinbar schwenkt das wieder mit, so fühlt sich das für mich halt an, dass das Kopftuch tragen gleich irgendwie wie die Hautfarbe ist. Ja, da wird versucht, wieder so ein Paradigma aufzubauen, wie hier Schwarze als irgendwie Kloputzer sind voll okay, aber Schwarze als Lehrer sind voll ein No-Go. Darf ich mal kurz darauf hinweisen, wie bekloppt ich den Begriff Frauen of Color finde? Also Women of Color ist ja schon dämlich genug, aber wenn wir jetzt auch noch so ein Denglisch da draus machen. Naja, aber die Abkürzung ist sehr humorig, wenn man die alle dann Fock nennt. Fock you. Außerdem ist FOC Friends of Carlotta. Und das weiß auch jeder, der ein bisschen cineastisches Wissen hat. Egal in welchem Aspekt. Womanism. Ich sag's euch. Also egal um welchen Aspekt von Diskriminierung es geht, unsere Erfahrungen sind halt immer komplexer, als ein Beitrag unter einem Hashtag es wiedergeben kann. Das müssen wir mitbedenken. Ja, also willst du sagen, dass man da doch schon irgendwie größer angepackte, gut recherchierte Studien machen sollte? Keine Ahnung, was willst du eigentlich? Willst du, dass man da Einzelpersonen hinsteckt oder willst du, dass man eine flächendeckende, große, aussagekräftige Studie macht? Ah, nein, nicht schon wieder, Giphy. Okay, hier, Challenge für den Text, okay? Den mit Giphy-Stimme vorlesen. So ganz Valium-mäßig. Ja, das hat sie wirklich gesagt. Penetranz schafft Akzeptanz. Und das möchte ich mal schwer bestreiten, irgendwie. Das glaube ich nicht so, dass das so ist, weil die sind ja Penetranz. Giphy ist keine Frau für elitäre Zirkel. Was sie mit ihrer Penetranz natürlich bewirkt haben, ist, dass sie irgendwelche politischen Entscheider eingeklickt sind, ne? Hast du das bewirkt? Und so spricht die Familienministerin bei ihrem Auftritt vor dem Historischen Museum in Frankfurt am Mittwoch die Passanten an. Die Passanten gehen setzt weg. Sind hier auch ein paar normale Bürger? Kommen Sie ruhig näher. Das ist hier kein Closed Shop. Und die Leute rücken auf, hin zu den Plakaten, auf denen Dinge stehen wie, dass Dinge. Dass die Männer die Interessen der Frauen wahren, ist Fiktion. Ja, und das ist auch Fiktion, dass die Männer ihre eigenen Interessen wahren. Und das haben wir ja schon oft genug rausgearbeitet mit so ziemlich sämtlichen Bundestagsdebatten zu irgendwelchen frauenpolitischen Sachen, die wir uns angeguckt haben. Das ist mitnichten so, dass da nur, weil da mehr Männer sitzen, das alles so läuft im Interesse von Männern. Eher im Gegenteil. Also wir haben fast gar keine Leute, die da irgendwie nur überhaupt wissen, was die Probleme in diesem Zusammenhang sind, weil die Deutungshoheit da komplett bei unseren deutschen Medien und irgendwelchen Verbänden liegt, die ja auch in alle Parteien reinstrahlen mit diesen Frauenräten, wo ja mal abgesehen von der AfD sämtliche größeren Parteien und Bundestagsparteien drin vertreten sind. Quer durch das politische Spektrum. Und dann mit einer Stimme da Politik machen. Also es ist Bullshit, was die Frau Bundesministerin hier erzählt. Und da brauchst du vielleicht mal ein bisschen politische Bildung, um zu gucken, was irgendwie in diesem Parlament alleine schon in der jetzigen Zeit, während sie da rumsteht, alles so passiert. Weil das scheint eher irgendwie nicht so ganz aufzufallen. Ja. Oder der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker. Also allein die Sprachwahl hier, ne, so Völker, ne, das ist... Ja, das sind jetzt immer Zitate von Helene Lange und Helene Weber. Wegbereiterin des Wahlrechts und Mutter des Grundgesetzes. So. Mutter des Grundgesetzes. Das ist Väter der Klamotte. Frauenrechtlerinnen, denen Giphy die Ehre erweisen will. In Frankfurt eröffnet sie die Ausstellung Damenwahl und gibt den Startschuss für die Jubiläumskampagne 100 Jahre Frauenwahlrecht, die das Familienministerium gemeinsam mit den Europäischen Akademien für Frauen und Politik und Wirtschaft ins Leben gerufen hat. Giffys Botschaft? Frauen könnten alles und deshalb lohne es sich, auch 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts am 19. Januar 1919 weiter zu streiten. Für gleichen Lohn, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für die Aufwertung sozialer Berufe und vor allem für die zwei Dinge, die Giffy später in der Ausstellung auf gelbe Post-its schreiben und an die Wand heften wird. Dinge, schon wieder Dinge. Dinge und Sachen, Dinge auf Dinge gedingst. Die zwei feministischen Themen, die ihr am wichtigsten sind. Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und die Förderung von Frauen in Führungspositionen. Nee. Boah, hast du schön gesagt. Führendes Gewalt, sage ich da einfach mal. Ja. Bei dem Mittel zum Zweck ist Penetranz. Weißt du Bescheid, der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker hier, weißt Bescheid. Ja, und in Göteborg ist jetzt Schluss mit dem Theater, da werden Männer ausgeschlossen, bis sie sich benehmen können. Ja. Schweden. Also für immer. Richtig, also. Schweden. Ja, ich meine, überleg dir mal, das über irgendwen anders zu sagen. Ja, irgendwie, das ist so krass. Hier dürfen jetzt keine Araber mehr ins Schwimmbad, bis sie sich benehmen auch können. Das so durchzuziehen, ne? Das oder, ist so krass. Oder Juden. Ja. Der reine Judenstaat ist das Verderben der Völker. Ja. Sehr schön, Obix. Jetzt kriegen wir unseren Hassredo-Strike, danke. Jetzt geht's los. Ja, Schweden. Warum bei diesem Festival nur Frauen erlaubt sind? Ja, weil Sexismus akzeptiert ist, wenn Frauen davon profitieren. Ja. Gut gesagt. Fertig. Ist fertig, aus, vorbei. Nichts mehr zu sagen zu. Ja, gibt doch nicht viel zu sagen zu. Schon. Im Jahr davor waren 4 Anzeigen und 10 Meldungen oder sowas. Ja, was weiß ich, was da passiert ist im dicken Kopf an den Leuten, ne? Ja. Also. Ja, Statistik und Gefahr, verstümmelte Körper, verstümmelte Wahrheit. Ja, der Fischer schreibt jetzt offensichtlich an mehreren Stellen im Internet. Die Zeit hat ihn rausgeschmissen, er schreibt da für den Spiegel und schreibt für Media und ich weiß nicht, wo noch überall. Und hat sich hier die Zahlen von Terre des Femmes vorgenommen, die immer wieder über die Verstümmelung bei Mädchen ja eine Dunkelziffer herausgeben, die Papier nicht wert ist, auf dem sie steht. Ja, und er hat sich das mal vorgenommen und aufgezeigt, wo da die Probleme sind und so. Ein schöner, langer Artikel. Ja, und damit im Prinzip auch geoutet, auf welche Art und Weise die so arbeiten und ihre Statistiken erstellen. Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Natürlich mal wieder in der Diskussion darum. Ist dann die Beschneidung an sich wieder im Vordergrund gerückt, aber ihm ging es, glaube ich, eher darum darzustellen, dass die ja so einen Statistik-Schmuh betreiben. Gezielt gewollt und extrem übertrieben halt auch. Ne? Also sind wirklich in mehreren Jahren hintereinander 0 Fälle bekannt geworden bei Staatsanwaltschaften oder Gerichten oder sonst was oder bei der Polizei. Nichts, gar nichts, 0, 0. Und die rechnen auf 65.000 hoch oder so, ne? Bei Terre des Femmes. Und mal wieder haben sie diesen Trick gemacht, dass die Leute hier sagen, dass erst jetzt, wo es dieses Gesetz gibt, das strafbar sei, obwohl es halt eben schon vorher mit anderen Sachen strafbar ist. Unter anderem, das ist also eine ganz, ganz fette Täuschungsaktion im Prinzip, muss man sagen. Ja, das gibt es ja so oft. Ne? Das gibt es so oft mit diesem aktivistischen Scheiß, wo sie dann irgendwie losrennen und sagen, das brauchen wir unbedingt und dann einen auf das ist ja alles straffrei. Das ist genau wie mit dem Sexualstrafrecht, wo das ja auch behauptet wurde, das sei alles akzeptiert, das sei alles in Ordnung, oder wo sie damals gemeint hatten, dass Vergewaltigung in der Ehe ja total akzeptiert gewesen wäre, weil es nicht halt explizit als Vergewaltigung strafbar war, aber trotzdem halt als Nötigung, als Körperverletzung. Aber da erinnert sich auch keiner mehr dran. Es wird immer nur irgendwie behauptet, von wegen, das wäre nicht strafbar gewesen, so als ob die Leute sich alle High Five gegeben hätten und da kein Mensch irgendwie verurteilt gewesen wäre. Wegen anderen Sachen. Und das ist unmöglich. Aber immer wieder dieser Müll. Also. Ja, der Fischer fand ich auf jeden Fall super. Der schlägt sich da in den Kommentaren noch mit den Leuten rum. Okay. Das ist geil, ne? Das ist echt cool von ihm. Ich denke mal, er ist jetzt wahrscheinlich auf frische Rente, 65. Er hat da auch die Zeit dafür. Ja, das war schon vor 2 Jahren oder so, wo er in Rente gegangen ist. Okay. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr lohnender Bericht, finde ich. Ein sehr, sehr lohnender Artikel. Und dass der Spiegel die Eier hat, sozusagen das so abzudrucken, finde ich auch richtig gut. Gut, die kriegen jetzt auch einen neuen Chefredakteur oder so. Ja, gleich 3. Das ändert, ne? Die kriegen gleich 3 neue Chefredakteure jetzt. Ach so, okay. Einer davon heißt Julian Leopold. Ich finde das schon bedenklich. Nein. Nee, das ist nicht Julian Leopold. Keine. Ich habe gesagt, keiner okay, davon heißt. Keine, ja, ich habe auch eine verstanden. Das ist ein Schock. Ja, der Pumpkin Spice Latte zeigt euren Sexismus wie kein anderes Getränk. Ist es, weil es Latte ist? Ja, ich glaube, den hatten wir aber auch schon mal irgendwie vor zwei Jahren oder so. Ich dachte, der Pumpkin Spice Latte hat ein mildes Aphrodisiakum über hier über den Pumpkin. Also hier steht ja, von Jasmina Banaschuk, 31. August 2018. Das ist, glaube ich, hat sie den vielleicht irgendwo abgeschrieben? Hat sie vielleicht abgeschrieben, ja, könnte sein. Auf jeden Fall, lass mich mal raten, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber beim letzten Mal hieß es, glaube ich, irgendwie, dass die Frauen das anders schmecken, irgendwie irgendwas mit Bitterkeit oder so, und deswegen ist das irgendwie ein sexistisches Getränk. Nee, also es ist mehr so ein bisschen so, Männer nutzen das, um andere Männer, die das trinken, halt weibliche Züge anzudingsen. Ne? Okay. Also das ist, weil das halt ein Frauengetränk ist, würden damit weibliche Klischees, ja. Aber ich lese mal einen Absatz vor, um halt mal wieder die journalistische Qualität, die eine Frau Banaschuk hinbringen kann, entsprechend zu würdigen. Nun, ich mag Kaffee sehr, aber ich mag auch Burger, Bücher und Bier. Und das ist ja auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich die Ehre jedes Mädchens und der jungen Frau, die Bock hat, ein Selfie mit Kaffeebecher im Herbst aufzumachen, Wrestling-Match verteidigen würde. Unabhängig davon, ob sie Kaffee mögen oder nur den Sirup. Denn anders als grummelnde Männer oder genervte Frauen finde ich es schön, wenn Menschen sich für etwas begeistern können. Zum Beispiel ein heißes Getränk. Da werden Tage gezählt, Bilder gemalt, Memes angefertigt und Fotos geschossen. Mit einer Liebe und Leidenschaft, von der wir generell mehr gebrauchen können. Oh Gott, wer seine Energie auf ein schönes Instagram-Profil verwendet und mit Freundinnen durchs Laub zieht, hat wenigstens keine Zeit, um gegen irgendwelche Fremden im Internet zu hetzen. Oh Gott, oh nein. Oh ja, ey, das ist so echt so ein Bildungsbürger-Gonzo-Journalismus, den die da machen. Das ist ein schöner Ausdruck, den du da gerade erfunden hast. Bildungsbürger-Gonzo-Journalismus. Ja, also für flache Personen, die sich nicht gut ausdrücken können, also. Aber Chris, das Problematischste am Pumpkin Spice Latte ist der Pappbecher, in dem sie serviert wird. Aber wofür gibt es wieder benutzbare Tumbler? Hm? Ja? Ja. Herbst beginnt bei Weißdeutschland. Das ist, ja. Dass das so komisch aussieht hier übrigens, liegt an den weiterführenden Bemühungen von Weiß, jegliche Archivierung zu verhindern, sodass ich das erst durch unv.is und dann durch Archive jagen muss. Ja, aber wir haben es letztendlich geschafft. Ja, ohne, ich finde, ohne den Absatz wäre unsere Sendung um einiges ärmer gewesen. Ja. Und hier haben wir jetzt wieder die Terre de Femme, von dem eben gerade die Rede war. Ja, die wollen ein Kopftuchverbot für Minderjährige. Die haben dazu eine Petition gestartet. Mhm. Ja, das ist gut. Ist es das? Ja, ich glaube schon, ne? Besonders wenn Frauen in Iran und Afghanistan in den 70ern da voll entspannt waren und kein Kopftuch tragen mussten und sich nicht verschleierten, weil da kein fucking Scharia-Islam-Scheiß war. Und jetzt sie stehen da Leute da und weigern sich, das Zeug anzuhaben und werden dafür ins Gefängnis gesetzt und werden ausgepeitscht und dürfen nicht raus. Ne? So. Also das finde ich auch bemerkenswert, dass sowas hier überhaupt drinsteht bei denen. Also dass sie sich darüber aufregen, dass das Feindbild Mann damit als sexuelle Bedrohung durch dieses Kopftuch gestärkt wird, ist absolut richtig. Mhm. Aber ich wundere mich halt, dass sie sowas überhaupt aufnehmen. Also, Hut ab, Terre de Femme. Ja. Sie sollen frei sein für den Wind in den Haaren und die Sonne auf der Haut, das Wasser an Kopf und Körper beim Schwimmen und Tauchen, spontane Bewegungen beim Spielen und Toben, unverhülltes selbstbestimmtes Denken und Handeln, ein unverkrampftes Verhältnis zur eigenen Sexualität, den weiten Blick in die Welt und für die eigenen Möglichkeiten, die Chance auf gesunde Entwicklung im Körper und Seele. Ja, das sind alles wunderschöne Dinge. Das ist doch klasse. So, das kann mir doch keiner sagen, dass es kulturell bedingt ist und eine andere Kultur, die dem radikal widerspricht, genauso gut ist. Das kann doch nicht sein. So, irgendeine davon muss halt das Gegenteil dann sein, wenn die andere Seite komplett radikal dagegen ist. Ja, auf jeden Fall das alles haram hier. Ja, es ist doch. Mann, Mann, Mann. Ja. Es gibt auch gute Nachrichten, zumindest in Teilen. Der Bund fördert keine DTIP-Projekte mehr. Allerdings ist es nur der Bund. Also es gibt wahrscheinlich weiterhin noch Landesregierungen, die da das ein oder andere Projekt haben. Aber ja, soll keiner sagen, dass es nicht nach dem x-ten Problem irgendwie mal den Leuten aufgefallen ist, dass es vielleicht nicht so schlau ist. Irgendwie der türkischen Religionsbehörde hier zu mehr Einfluss in Deutschland zu verhelfen. Ich dachte, die DTIP wäre doch voll toll und Religion ist voll geil, mehr davon. Ja, ich war die Woche ein bisschen schockiert. Auch ich habe irgendwie bei einem Freund irgendwas Tagesthemen oder Tagesschau gesehen und da laberte der türkische Außenminister irgendwie mit unserem Außenminister darüber, dass man alle Beitrittsforderungen zügig erfüllen wolle für die EU und so. Und ich dachte mir, was? Was wollt ihr? Und der Maas hat dazu dumm gegrinst. Also, ich weiß nicht, ob wir das dann vielleicht irgendwann so, ach übrigens, morgen ist die Türkei EU-Mitglieder oder so kriegen. Aber ich dachte eigentlich, dass wir in der momentanen Situation, wo irgendwie immer noch Leute da in den Gefängnissen sitzen, ohne Anklage, eigentlich irgendwie nicht drüber verhandeln. Nee, auch der Teil, die DTIP war zuletzt unter anderem in die Kritik geraten, weil Kinder in einigen DTIP-Gemeinden in Uniformen und mit türkischen Fahnen Kriegsszenen nachspielen sollten. Ja, das, da denke ich dann immer an das Meme, wo da so ein Typ da steht mit so SS-Uniformen, so Hans, are we the bad guys? Ja, komm, man, irgendwo, da muss man doch schon selbst als Person des muslimischen Glaubens denken, so, komm, irgendwie ist es nicht gut, was wir hier machen, es ist irgendwie seltsam, Leute könnten drauf schauen und wenn die es mitbekommen, wäre es nicht so cool. Aber nein, nö, macht man halt. Genauso hier, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Studierende gegen Islaminstitut an der Humboldt-Universität. Ja, da gab es ja vorher schon das Ding, dass die da Leute reingeschleust haben als Dozenten, die nicht wirklich koscher waren. Koscher? Also, ja, da hat ja auch der Mansur vorgewarnt. Und, da haben sie ziemlich alle vorgewarnt, die ein bisschen Ahnung haben. Aber das war ja dieses Ding, was jetzt so läuft, weil man halt mit den Mitgliederstärksten Verbänden sich ins Bett legen muss als Staat in Deutschland. Und die wollen jetzt hier vor das Verwaltungsgericht ziehen, weil sie sagen, dass sie nicht genug gehört geworden sind. Aber wenn ihr mich fragt, wird das wahrscheinlich nichts bringen. Also vielleicht kriegen sie da sogar recht. Aber ja, also wenn es dieses Islam-Ding gibt, dann kann es das nur so geben, wie es das jetzt gibt. Und ich glaube kaum, dass das gekippt werden wird, weil man irgendwelche Kreise hier von der Uni da irgendwie anhört. So wünschenswert das auch sein müsste, dass die darüber stimmen können. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ist das, dass die mit den größten Verbänden zusammenarbeiten sollen oder müssen? Oder das ist so, ja. Wollen? Oder? Nee, wollen nicht unbedingt, aber müssen. Das war ja, das haben wir ja hier schon, das habe ich ja schon zigmal hier gesagt. Meistens wollten wir es den Leuten nicht so richtig glauben, aber als diese Nummer hier gewesen ist, da hatten wir ja auch mal so einen Artikel, wo das halt auch wortwörtlich nochmal drin stand vom Verfassungsrichter, der das irgendwie, oder von so einem Gutachten, was der Typ dafür hatte, dass das halt so nur laufen kann. Also du kannst nicht Islam machen mit irgendwie dieser Goethe-Moschee von Seran Artisch, weil die hat einfach nicht genug Gewicht. Ja. Ich habe mal ein bisschen, also du kannst nicht die größten Verbände irgendwie komplett ausschließen, das verstehe ich auch irgendwie, ne? Ich habe mal sowas mitbekommen, wie sich ein muslimischer Mensch da an die Universität Heidelberg immatrikulieren wollte, so sich beworben hat mit dem Wortlaut so, Gott will es, dass ich mich hier an Heidelberg so der Universität anschließe, so, deswegen gebt mir diesen Platz. Gott will es. Ja. Komm, nee. Gott will es. Gott strafe Berlin. Vor allem, der will nach Heidelberg und sagt dann, Gott strafe Berlin. Aus Gründen. Baut eine Mauer um Berlin. Also, Hauptsache, wir können uns alle darauf einigen. The religion of whiteness becomes a suicide cult. Wir bekommen hier die interessante Theorie vorgestellt, dass wir nun eine geopolitische Identity Politics haben. Und man ist auf den Trichter gekommen, dass die Weißen weltweit in der Minderheit sind und dass die Überlegenheit der westlichen Zivilisation nicht mehr lange andauern wird. Und ich finde es einen sehr merkwürdigen Artikel, der zum Teil halt, ja, ich weiß, ich versuche das irgendwie normal darzustellen, es nicht unbedingt schafft und hier und da merkwürdige Vergleiche zieht und ja, ich fand den Artikel allerdings ganz interessant, weil er sich zumindest ein Stück weit darum bemüht, das auf eine geopolitische Schiene zu heben, das aber nicht so ganz schafft. Also, ja, da habt ihr es. A white people food is creating an unattainable picture of health. Sind die eigentlich überhaupt noch irgendwie ganz dicht? White people food? Mhm. Ich meine, was ist das? Kartoffeln wieder? Ja, oder das was? Ist Essen, ja. Was aus Weißen gemacht wird wahrscheinlich. Es ist halt genial, weil halt in dem Artikel wird halt die Geschichte erzählt von fast ein Typ, der Frau, die kurz vor der Diabetes steht und die hat gesagt bekommen, dass sie jetzt andere Produkte zu essen hat, weil halt sonst ja Diabetes ansteht, Blindheit und Fußabfaulen und so eine Sache. Und dann kommen halt so Sachen raus wie White culture has taken the power to define all things good as white and all things white as good. So that definition of healthy eating is not accurate, the depiction of eating. Und man regt sich dann darüber auf, dass man wie weiße Menschen ist und dass es sich so anfühlt, als ob die eigene Kultur halt zerstört wird, wenn man nicht mehr Chicken Nuggets von McDonald's isst, sondern mal einen Salat. Und dass man ja bloß möglichst nicht sich wie ein Weißer verhalten möchte. Und der Artikel selber, also er ist etwas länger, lest ihn euch mal länger durch, weil man lacht ja immer so über dieses XY is white, Manners, also Verhalten is white, etc. Aber hier geht es wirklich darum, dass du stirbst und harte Krankheiten bekommst von der Art und Weise, wie du lebst, sich die Leute hinstellen und sagen, ah, das ist jetzt aber zu weiß, ich esse jetzt Salat, das fühlt sich weiß an, das ist ekelhaft. Und das Ding ist halt, ja, in den Ghettos, die Ghetto-Kultur, die lebt halt davon, dass man, you act white, also dass man kein Heavy Metal hört, dass man bestimmte Sachen nicht isst, dass man versucht, nicht weiß zu sein und sich seine eigene Kultur erhält. Dabei ist es so, dass die Weißen das jetzt auch nicht unbedingt erfunden haben. Kultur lebt davon, viele Sachen abzukopieren. Manche Sachen, was die Weißen als Kultur haben, ist Humbug. Viele Sachen sind gut, deswegen sind wir der Primat weltweit in Sachen Macht als die westliche Zivilisation. Aber zum Beispiel Asiaten, generell Chinesen, essen halt noch besseres, gesünderes Essen. Aber generell einfach nur dieses subkulturelle Mindset der schwarzen Community in den USA, dass wenn du davor bist, krank zu werden, dass du sagst, Salat essen, dass du es weißt, das will ich nicht, ist schon hart. Lest es euch durch. Ja, das ist so genau diese Art von Politik, bei der da dein Handeln, also alles halt daran ist politisch. So, wenn du einen Salat einfach isst, ja, dann ist es politisch. Du kannst nicht einfach einen Salat essen, weil es gesund ist. Nein, nö, das wurde als weiß definiert. Also hier, bitte sehr. Oh. Hier in dem Artikel geht man ganz gut darauf ein, was denn so an Identitätspolitik am Schieflaufen ist. Also nicht komplett, aber dafür, dass das halt auch im Guardian erscheint, ist der Artikel mal ganz gut, dass man sozusagen Realitätscheck vornimmt auf der progressiven Seite und merkt so, vielleicht sind manche Sachen, die wir machen, nicht perfekt. Und die Autorin, die Amy Chu, die ist ja auch als hier die Tiger Mom bekannt, also dieses Buch, die Tiger-Helikopter-Eltern. Und ich habe von ihr das Buch Political Tribes gelesen, wo ich sagen muss, also in ihrem Buch hat sie wesentlich weniger intelligentere Sachen vorgetragen, wie jetzt hier in dem Artikel, in ihrem Buch. Das hat mich an eine Unterhaltung von mir und einem Kumpel erinnert, wo wir uns darüber lustig gemacht haben, dass die Linken immer sagen, im Ausland wurden in der Kolonialzeit die Grenzen gezogen in Afrika und Mittleren Osten und dass deswegen die Länder so krasse Probleme innen drin haben, weil verschiedene Ethnien in einen Staat gezwängt werden und dass es dort immer die Entschuldigung dafür ist, warum Instabilität da ist. Die Linke aber gleichzeitig sich umdreht und im eigenen Land fordert und einsteht, dass man möglichst viele Migranten hat und eine multikulturelle Gesellschaft, obwohl es im Ausland Unruhen macht und im Inland irgendwie dann plötzlich gut sein soll. Und wir haben uns damals darüber lustig gemacht, was für eine beschränkte Logik das ist, weil ja entweder ist es in beiden Fällen wahr oder in beiden Fällen nicht, aber du hast ja nicht, das funktioniert nur bei den einen und nicht bei den anderen. Und das Lustige daran ist, dass die Amy Chu in ihrem The Political Tribes in dem Buch das genau so vorträgt. Sie tut ein bisschen Außenpolitik kritisieren von den Amerikanern und generell einfach nur sagen, we become a minority-majority country, also das weiße oder 50% in den USA und sagt, das wird super, das bringt keine Instabilität, aber überall woanders bringt es Instabilität, weil Gründe, die man nur verstehen kann, wenn man progressiv ist. Ja. Und hier in dem Artikel, Francis Fukuyama, was ein kluger Mensch ist, den man mal gelesen haben sollte. Also er hat das ein oder andere kluge Buch geschrieben. Ich möchte aber nur einen kurzen Absatz von diesem Interview vorlesen. Ich musste nur schnell rausschauen. Das Interview an sich ist ganz interessant, werden auch ein paar Bücher angemerkt, was man lesen kann. Und auf jeden Fall die Frage ist, you have an unusual background for a political scientist. You majored in classics at Cornell, then did graduate work in comparative literature at Yale, where you studied with Paul de Man. Paul de Man war ein Linguistiker, der eng mit Derrida im Boot saß. Later you spent time in Paris sitting in classes with Roland Barthes and Jacques Derrida. Any memories from this journey through deconstruction? I decided it was total bullshit. They were espousing a kind of Nietzschean relativism that said there is no truth, there's no argument that's superior to any other argument. Yet most of them were committed to basically a Marxist agenda that seemed completely contradictory if you really are a moral relativist. There is no reason why you shouldn't affirm national socialism or racial superiority of Europeans because nothing is more true than anything else. I thought it was a bankrupt way of proceeding and decided to shift gears and go into political science. Also, sehr interessant. Im Grunde wiederholt er da einen Talking Point von mir und deswegen habe ich geklatscht wie ein Seelöwe. Ja, da habt ihr es. Francis Fukuyama. Kluge und wer Mann. Hören will, wie Abel wie ein Seelöwe klatscht, der soll 5 Euro in Patreon geben. Danke. Ja, das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Gebt trotzdem Geld auf Patreon und schaltet den Adblocker aus. Dankeschön. Den Pesky. Ja, hier haben wir mal wieder Edition F und die Female Future Force, die sich jetzt zum ersten Mal da getroffen hat. Ich weiß nicht mehr, wir hatten mal irgendwann die Preise für die Veranstaltung und hatten sehr gelacht. Aber sie haben auch echt dann wichtige Leute geholt. Also hier gleich sehen wir ein How to be Brave mit Rose McGowan. Earn millions as a Schauspieler and then accuse everybody. And spout Marxist rhetoric. Empowerment. Personal Growth ist das. Alt werden und sich aufregen ist Personal Growth, scheinbar. Die hätte doch irgendwie die Asia-Agentur auch ein bisschen mit reingezogen. Ich glaube, die hat eben gesagt, so nach dem Motto, das wäre halt üblich. Die sind irgendwie gute Freunde. Nee, die hat sich von Asia-Agentur distanziert. Okay. Und zwar ist eine dritte Person, die wohl mit beiden von denen irgendwie sehr eng war, hat ihr die Geschichte erzählt, dass die Argento seit dieser Bennett 12 war, von ihm Nacktfotos bekommen hat, angeblich ungefragt. Aber sie hat das halt auch nie unterbunden zwischen 12 und 17, bis sie dann über ihn hergefallen ist. Und sie hat dieser dritten Person gegenüber angeblich auch bestätigt, dass sie mit Bennett Sex hatte. Also sie hat gelogen und deswegen hat Rose jetzt gesagt, nee, Asia, du bist nicht gut für meine Reputation als Königin von MeToo. Und ich auch. Fällst du jetzt runter. Ja, wir können ja einfach mal hier durchscrollen, warum es Spider-Man gibt und wir Hit-Girl brauchen, was Gender Diversity, was das für Gender Diversity in Teams bedeutet. Oh, Brain-Hacking und Selbstoptimierung mit Theresa Bücker. Ja, weiß jetzt nicht genau. Klammern lacht. Wie du die Welt ein Stück besser machst. Nochmal Rose McGowan, Lesung und Q&A. Frauen in der Medienwelt mit Ruth Moschner. Ja? Also das, denke ich, da ist niveauvolle Unterhaltung garantiert. Nicht? Wie wir Female Empowerment leben und welche Tipps wir für euer Unternehmen haben. Modern Parenting. Früher hieß es einfach Erziehung oder so, heute ist es natürlich Parenting. Modern muss es auch sein. Die mutige Gesellschaft, warum wir uns alle einmischen sollten. Ich will mich einmischen, oh, als Maulmann. Wie starte ich mein eigenes Unternehmen? Okay, Gleichberechtigung, werdet besser Teil der Lösung als des Problems. Grauenhafter Titel, kein richtiges Deutsch, Robert Franken. Wieso ich einen Geflüchteten bei mir aufgenommen habe, weil ich ganz schreckliche Probleme mit mir selbst habe. Ja. Der Tag, der mein Leben verändert hat. Wann kommt denn endlich mein Lieblingsding? Du, nur selbstbewusster. So geht's. Tschakka! Was passiert, wenn man einmal gescheitert ist? Der Tag, nochmal der Tag, der mein Leben. Okay. Vom Arbeiterkind zur Oxford-Studentin und NGO-Gründerin. Ne? Musste auch erstmal. 4 Grundregeln für erfolgreiches Netzwerking. Naja, wann kommt denn endlich mein Lieblingstitel? Verdammt nochmal. I am remarkable, finde ich auch total wichtig. I am remarkable. Also ich bin wirklich auch, also ich bin Stunning toll. And brave. Könnt ihr mir glauben. Remarkable ist doch auch so ein Jochen König, den kennen wir doch. Jochen König kennen wir auf jeden Fall. Das war der bei der Red Pill-Premiere war und danach irgendwelchen Bullshit darüber geschrieben hat, was für Nazis da gewesen sind und so. Familie, Geschlecht und Normalität im Wandel. Seine große Tochter nennt ihn Mama. Echt? Oh, guck mal, Katharina Barley. Ja, wieso es immer noch keine Frau als DAX 30 CEO gibt und was sich jetzt ändern muss. Ja, das war das Ding, wo ich letzte Woche drüber geredet habe, als wir kurz die Social-Media-Tante von der FDP eingeblendet hatten. Das war diese Veranstaltung, die da auf dem Instagram-Profil von der FDP beworben wurde, mit dem Herrn Sattelberger, der ja ehemaliger Personalrat von der Telekom ist und jetzt halt Bundestagsabgeordneter von der FDP. Und Riesenverfechter von progressivem Müll. Ich finde, da kriegst du für deine 300 oder was Dollar wenigstens was geboten. Das ist, auf jeden Fall hier, das ist wieder die Bloggerin. Es ist die Bloggerin. Erinnert ihr euch noch an die Bloggerin? Das war damals, als sie hier das beworben hatten, da hieß es, das wäre die Bloggerin in Deutschland. So was wie das Auto, ne? Genau. Warum endet die Gleichberechtigung so oft mit der Geburt des ersten Kindes? Was die Mental Load damit zu tun? Mental das Load. Fragt ihr euch wirklich, ja. Warum bitte mehr Anglizismen, mein Freunde. Wir brauchen Leser. Ja, Cross-Innovation zum Beispiel. Ja. Ne? Ich kann euch sagen, was das ist. Das hat nichts mit Mental Load zu tun. Es hat was mit, mit Geschlechterunterschieden zu tun. Ja, oder Mental Illness. Weißt du, wenn man einfach die Arme ausstreckt und mit einer Hand so die, den Zeigefinger und den Daumen zusammennimmt, dann hat man so die, den Vergleich zwischen, wie lange Menschen schon in der modernen Gesellschaft zusammenleben, das sind die Finger, ja, und wie viel die Menschen schon evolutionsbiologisch existieren, so, das ist, sind die ausgestreckten Arme, so vom Zeitmaß her, die moderne Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben und wie sie vorher existiert. Ach. Da ist es endlich. Da ist mein meine Lieblingsüberschrift. Was mit Medien? Die Zukunft des Journalismus hat Brüste, ist schwarz und trägt Kopftuch. Nee, es ist also auf jeden Fall eine scheiß Überschrift. Ne? Was redest du da? Es ist eine kaputte Überschrift, da fehlt der Rollstuhl. Was für ein Bullshit, dass hier schon losgeht. In Zeiten, in denen ein Despot im Weißen Haus waltet und Nazis im Bundestag sitzen, brauchen wir Kopftuchträger überall. Müsst ihr was? Und dann müsste nein, ich. Nein, aber der Satz, der kommt, ist eigentlich schlimmer. Können sich Journalisten nicht mehr erlauben, keine Meinung zu haben? Wir brauchen eine grundsätzliche Haltung zu bestimmten Themen in unserer Berichterstattung und auch als Person. Nein, dann bist du kein Journalist, Mareike Riemann. Du bist außerdem nicht schwarz und trägst kein Kopftuch, sondern du bist eine Propagandistin. Ganz einfach. Und davon abgesehen ist es doch schon in der Richtung so. Als ob nicht ihre Version der Geschichte häufiger in den Medien vertreten ist. Ach ja, wie alles, was in der Mitte oder ein bisschen weiter rechts ist. Ich wusste doch, dass ich die schon mal gesehen habe. Das ist die von Z. Das ist die, ja, wir sind nah dran an der Zielgruppe, bla bla bla blub. Von diesem, wir haben auch ein Einzelvideo mal gemacht, wo ich das zusammengeschnitten hatte mit dem Herrn Hagerup vom dänischen Fernsehen. So Journalismus-Vergleich mit dem, was Z und so machen. Und an der Stelle nochmal dieses Despot im Weißen Haus-Ding angemerkt, wenn Hillary gewonnen hätte, wären dieser Artikel niemals formuliert gewesen. So, dann wäre alles wunderbar im ideologischen Paradies dieser Leute. Ja, ich denke, wir können dann hier auch zur nächsten Sache übergehen, weil, ja. Besser wird's nicht. Wir haben viel gelacht und. Also, ne, ja. Die zweite Linie da an der Seite. Zum Timeline. 12, 12, 15. 12. Ja, das ist halt verschiedene im Entrepreneur Space, in der Masterclass, auf der House of Career Stage, auf der House of Family Stage. Wenn ich so eine Scheiße schon lese. House of Family Stage. Brauchen wir 2018 noch die Pille? Ja. Selbstbestimmt statt fremdgesteuert, wie du loslässt, was du zurückhältst und dein Leben so führst, wie du es willst. Die Welt verbessern mit Kopftuch, Kübra. Walter, Kübra Gümüşay engagiert sich seit vielen Jahren gegen unterschiedliche Formen der Diskriminierung und gibt mit ihrer Arbeit immer wieder Impulse, wie wir zu einem konstruktiven Diskurs zurückfinden können. Die ist postmodern wie sonst was. Was heißt konstruktiv? Die ist destruktiv. Oh mein Gott. Katharina Kurz hat ein eigenes Bier erfunden. Hm. Ah ja. Erfunden, ja. Wenn sie das Bier nicht einen kurzen nennt, dann weiß ich auch nicht, was die im Leben macht. Wie du so präsentierst, dass alle zuhören. Zieh dich aus, oder was? Kann Mode die Welt verändern? Ja, auf nein! Jeden Fall. Ja, solange sie mit Kopftuch ist. Das Ende des Machtmissbrauchs, was die MeToo-Debatte angestoßen hat und wie es jetzt weitergeht. Control Models, Do's and Don'ts. Es ist nicht egal, wie wir gebären. Boah. Das war gerade das Inception. Ja, Gott, für welche NGO arbeitet die Frau? Visions for Children e.V. sagt mir nichts. Das ist bestimmt auch schlimm, wenn die da sprechen darf. Sexismus und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Deine Rechte und Möglichkeiten. Also, ich sag mal, wenn du aufpasst und das unter vier Augen machst, das darf keiner mitkriegen, aber dann geht das schon. Wie? Deine Rechte als Frau, ja. Also, die Kübra hat das alles nochmal aufgeheizt, würde ich sagen, ne? Wie du als Selbstständige die Angst vor neuen Kontakten verlierst. Warum sind Frauen nicht so erfolgreich wie Männer? Wie du aus deiner Botschaft ein richtig gutes Video machst. Ein richtig gutes. Ja, mit Inhalt und Haltung. Wie du die deskriptive von der normativen Ebene unterscheidest. Ach nee. Boah, Alter, bitte. Ja, ich meine, wie gesagt, also ich glaube, es wird nicht besser und wir haben gleich im Anschluss, sehe ich, nochmal dasselbe in Grün. Deswegen. Ja, haben wir auch, aber ich will es trotzdem, ich will es. Du brauchst das. Ich will sehen, was volle Zeit Fettnäpfchen. Wecke die Gründerin in dir. Müssen Frauen eigentlich immer so eine ESO-Scheiße irgendwie? Ja. Wecke die Gründerin in dir. Finde dein Totemtier. Gleite. Guck mal. Wenn wir davon ausgehen, dass Männer einfach erfolgreicher sind im Business und so als Frauen, dann sollte ich mir doch von Männern Tipps holen, wie ich so werden kann wie sie, oder? Das war gerade sexistisch. Dann soll ich doch eigentlich auf von Männer geschriebenen Artikel eingehen, die mir dann sagen, wie ich mich in Situationen benehmen soll und wie besser nicht, anstatt mich auf eine weibliche, intuitive Version davon einzulassen. Also du bist wahrscheinlich auf der House of Career Stage gesteinigt für dich durch, aber mach dir nichts draus. Du solltest dir von Iris Reiche den Talk anhören, selbstbestimmt statt fremdgesteuert, dann würdest du verstehen. Ja, sorry, aber keine Ahnung, wenn ich irgendwie lernen will, wie man richtig eine Mauer baut, dann werde ich einen Maurer fragen, der das weiß und nicht irgendwie jemanden, der nichts damit zu tun hat, total frustriert ist und nicht weiß, was eine Mauer überhaupt ist. Ja, und ob das jetzt ein Kerl ist oder so, ist mir scheißegal. Das ist eigentlich eher ein weiterer Hinweis dafür, dass ich dann genau weiß, zu wem ich eher hingehen kann. So, frag doch einfach mal die weißen alten Männer, wie sie so erfolgreich sind. Gib denen doch mal eine Plattform, hm? Ich finde es halt spannend, dass eine Woche später halt schon wieder so ein Ding ist, diesmal von der Zeit, dieses Wochenende. 20 Jahre irgendwie, das ist irgendwie ein Jubiläum bei denen und deswegen haben sie da jetzt Leute zwischen 20 und 29 eingeladen für so eine Veranstaltungen sind dann auch wieder die gleichen Nasen wie immer, angefangen mit der Passmann und so. Es ist überall das Gleiche. Und ich weiß jetzt nicht, was ist hier, Kevin Kühnert. Wenn du auf die alles ausklappen Dinger gehst, sehen wir ein bisschen mehr vom Programm. Häuser, die sich selbst heilen. Wie der Prototype von Vision in Software, Open-Source-Projekte. Ah ja, hier ist es anscheinend ein bisschen mehr so Autismus-Entrepreneur, okay. Autismus-Preneur. Also hier scheinen mehr Leute mit zumindest Bezug zur Realität was zu machen, im Gegensatz zu so Leuten wie Passmann oder so. Und du hast ja eben mal kurz die erste Seite da gezeigt. Das ist aber die Dame hier von dieser Hoax-Map, oder? Oh. Ja, okay, ich gehe nochmal zur ersten Seite. Da hatten wir ja die Sponsoren. Ach nee, ich meine die ganz allererste, da waren auch die Sponsoren unten, da waren so Leute wie Funk zum Beispiel. Funk sponsert der Zeit. Verstehe ich zwar nicht, warum das so ist, aber warum Funk die Zeit sponsert, Audi sponsert die Robert-Bosch-Stiftung sponsert diese Aktionen. Du willst die Welt politisch verändern, aber keiner hört zu. So gestaltest du deine Kampagne. Ach, guck hier, Mintu dran, das ist doch hier auch die Ex-auf-Klo-Tante von Funk, die jetzt ihre komische Wissenschaftsshow da macht und so. Also es ist immer die gleiche Soße und es sind immer die gleichen Themen. Und wie gelingt der Sprung in die Selbstständigkeit? Wie oft kann man eigentlich so einen Vortrag gucken, ohne sich selbstständig zu machen? Sich zu verselbstständigen, ja. Ja, und die Mozilla Foundation, die war ja auch schon ein paar Mal irgendwie. Die Fernsehlotterie. Fluxmusik. Funk, ja. Ja, also auch wieder öffentliches Geld reingebratzt, dass uns die Passmann einen erzählen kann. Und das Lustige ist ja, dass hier uns erzählen kann, wer Feminismus anstrengend findet, verdient ihn nicht. Ja, ich brauche ihn auch gar nicht haben, so viel. Also muss nicht sein. Außerdem, wo ich auch dran denken muss bei diesem ganzen Kram, gerade bei diesem Edition F-Ding von eben, ist Pickup Artist. Erinnert euch noch daran, wie die Leute immer abgehen hier, die Progressiven von wegen Pickup Artist? Oh mein Gott, die erzählen den Leuten irgendwas. Und nachher leben die noch danach und es ist irgendwelcher Stuss. Ich meine, ja, also so denke ich auch über euren Scheiß hier. Männer werden uns Frauen niemals fördern, weil sie glauben, die Welt gehöre ihnen. Deshalb müssen wir uns selbst helfen, früher da sein, härter und besser arbeiten. Ja, wenn ihr das mal aufnehmen würdet, ich glaube kaum. Ja, bis dahin fand ich, glaube ich, auch noch ganz okay. Oh Mann, Frauen, keiner wird euch helfen. Nee, habe ich auch nie erlebt, dass Männer Frauen geholfen haben. Nee. Also das ist vollkommen ausgeschlossen, Frau Passmann. Keineswegs. Ja. Nee. Wir müssen besser sein, schneller, klüger, größer, großartiger, mehr da, länger, früher, besser. Das ist wahrscheinlich nur ein Witz einfach. Das ist eine Überzeichnung, die Frau ist Comedian. Guck. In Klammern lacht. Unterbrecht Männer, wenn sie euch gerade die Welt erklären. Sie tun das, weil sie insgeheim glauben, dass diese Welt nicht eure ist. Wenn man solche Wahnvorstellungen hat, Frau Passmann, sollte man einen Arzt aufsuchen. Ich sag's nur am Rande. Ein Arzt oder ein Comedian? Das, was wir wollen und das, was die meisten Männer wollen, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, die Männer wollen halt ein Bier und ihren Prosecco, aber das war auch noch nie ein Problem. Ach, wir können uns die machtpolitische Teilhabe an der Gesellschaft wie einen Kuchen vorstellen. Bis vor wenigen Jahrzehnten saßen wir Frauen nicht mal mit am Tisch, an dem der Kuchen serviert wurde. Wir waren nicht mal im selben Raum. Wir haben durch die offene Tür in der Küche gehört, wie die Männer Witze drüber machen, dass wir in die Küche gehören. Wir? Wer wir? Passmann, du bist doch gerade mal 12. Wann soll denn das gewesen sein? Ja, und vor allen Dingen, ich meine, wir haben uns hier schon genug, erinnert euch noch an dieses eine Video, was, glaube ich, vom WDR oder so war, wo sie irgendwie gezeigt haben, wie Frauen im WDR irgendwie angefangen haben. Und das war auch schon so, dass sie da irgendwie so eine total verkniffene Gruppe irgendwie gehabt haben von nur Frauen, die da gesessen haben und dem Typen zugehört haben, der ausgesehen hat, als wäre er irgendwie, als hinge sein Leben davon ab, was er da irgendwie erzählt von denen. Ne? Also so viel zum Thema machtlos, also vollkommener Humbug. Ja, der ganze Artikel ist irgendwo ziemlich anti. Ja. Ja, und hier, ich denke mal, dass dieses ganze Zeug ist wieder auf diesem Fehlschluss gegründet, dass Feminismus irgendwann für irgendwen mal irgendwas gemacht hat, was sonst nicht gewesen wäre. Und das stimmt einfach nicht. Also, tut mir furchtbar leid. Ich weiß, ihr glaubt das alles, dass es nichts gegeben hätte, wo es eigentlich alles eine organische Bewegung gewesen ist, genau wie mit dem Wahlrecht und so, einfach generell, wenn die erste vernünftige Demokratie irgendwie auf deutschem Boden stattfindet, dürfen die Frauen auch wählen. Wow, Riesenüberraschung. Mittlerweile sitzen wir nicht nur am Tisch, wir haben auch eine Kuchengabel, einen Teller und, liebe Männer, nehmt euch das zu Herzen, wir haben auch ein Messer. Oh, weia, ey. Ja. Genau, nehmt euch das zu Herzen. Ich finde es schlimm. Wie kann man denn in der Zeit, die mit Messern irgendwie so Probleme hat wie heute, einfach so einen Messervergleich machen, Frau Patzmann? Das ist ja auch alles nur Populismus. Also das mit den Messern ist ja gar nicht so schlimm. Nacht. Ja, und hier meine perfekte Überleitung zum Feminist Fight Club, wie die Jusos eine Veranstaltung genannt haben, die jetzt in den letzten Tagen hier bei mir in Hannover stattgefunden hat. Und mal wieder beim DGB, irgendwie ist dieser DGB Hannover Niedersachsen hier, der ist irgendwie häufiger hier bei uns Thema. Und da war halt diese Veranstaltung, die Grünen waren auch schon ein paar Mal im DGB mit so einer Feminismusveranstaltung. Jetzt war es hier die Jugendorganisation von der SPD halt. Our Und, bodies are still battlegrounds, habe ich da gerade gelesen. Ja, genau. Und die Dame, also diese... Diese oh Gott, von, Sie schreiben es auch noch falsch. Von der grünen Jugend, die hatten wir ja auch schon ein paar Mal dabei, die war auch da. bei dem Ding. Ja, auch hier Amina Yusuf, die kommt auch hier aus Campus Rassismus, aufstehen und wie die alle, nee, nicht aufstehen, hier ausnahmslos und der ganze Kram. Ja, hier materialistischer Feminismus, ne? Die Waren produzierende Gesellschaft. Da kriege ich glatt wieder rote Angst. Ey, von Suffragetten über Lesbenproteste bis zu Aufschrei und MeToo haben mutige Frauen für die Befreiung vom Patriarchat gekämpft. Die bestehenden Verhältnisse lassen eine Gesellschaft der Freien und Gleichen nicht zu. Ja genau, es gibt Leute wie euch. Aber wie stehen unsere Vorstellungen nach der sozialistischen Neuordnung und dem Kampf gegen das Patriarchat zueinander? Sind Sozialismus und Feminismus das Gleiche? Echt? Seid ihr noch ganz rote Angst, rote Angst, rote Angst, rote Angst. Du hast dann Leute hier, die Suffragettes so hochhalten. Dabei waren bei den Suffragettes auch schon Terroristen mit dabei, ja. So, einfach 2 Minuten Suche, ja, Suffragette Terrorism, ja, so Artikel hier. It is interesting to note that the first terrorist bomb explosion in the 20th century Ireland at Lisburn Christ Church Cathedral in August 1914 was the work not of the IRA, but the Suffragettes. So, die haben eine Bombe gelegt gehabt, ja, so 1914, ja. So, politische Statements sind Frauen und Terrorismus sind halt immer die geilsten Sachen überhaupt. Ich weiß auch noch, dass die Suffragettes, ich weiß nicht genau, welche Gruppe das jetzt war, aber die hatten so eine Splittergruppe gehabt, die halt auch so Suffragettes waren, so First Wave Feminism, und die haben mit Stricknadeln Politiker angegriffen. So, was soll der Scheiß? Das ist so, oh, wir haben ein Messer. Wir haben ein Messer. Guck mal, Männer, wir haben ein Messer. Ach, geil, Alter. Frauen gelten häufig als Mitläuferinnen in der rechtsextremen Szene und qua Geschlecht als friedfertig, weniger gewalttätig und ungefährlicher als rechtsextreme Männer. Dadurch können sie oft unerkannt agieren. Ist halt, Mann, warum ist das alles so gammelig? Mann. Ja, die werden vom Verfassungsschutz und der Polizei nur selten kritisch wahrgenommen. Finde ich auch interessant. Ich meine, ich dachte die ganze Zeit irgendwie, dass ja alle nur auf die Frauen schauen, weil die ja so schlimm sind, und die ganze Gesellschaft strukturelle Benachteiligung und so. Also ich meine, finde ich aber komisch dann, dass die gar nicht wahrgenommen werden. Aber der Typ vom NSU, der Chapel, der ist doch auch... Nur weil ihr 3 Jahre gebraucht habt, Ron, heißt das noch lange nicht, dass kein anderer bemerkt hat, dass ich ein Mädchen bin. Frauen in der Literatur. All over Europe, right-wing anti-abortion proposals attack women's rights of sexual self-determination. Ja, in Irland und Polen. Oder so. Hm. Oh Mann, Judith Butler und der Queer-Feminismus. Aber immerhin eine kritische Analyse des Queer-Feminismus. Ja, mit kritischer Theorie ist das bestimmt. Und im Bezirksvorsitzenden in der Jusos, das ist bestimmt total kritisch. Ja, eben, mit kritischer Theorie, wenn ich schon Gender Studies lese. Antisexistische Stammtischkämpferinnen-Ausbildung. Oh Gott, ey. Unsere feministischen Überzeugungen ist auch eine sehr schöne Formulierung. Ja, das wird wahrscheinlich nur so intern abgeglichen oder so, ne? So eine Art interne Kritik innerhalb der Gender-Theorien und innerhalb des Feminismus. Von außen kommen ja eh nur Rechte. SPD weibliche Mache. Aber wie? Das ist, glaube ich, ein hessisches Referat. Ich denke mal, ihr habt mit dem SPD weibliche Mache schon Ärger genug angerichtet. Ich sage nur Schwesig, Barley, Giffey und wie sie alle heißen. Nahles vorne dran. Dann vielleicht solltet ihr mal eher Qualität statt Quantität fördern. Die Sichtbarkeit. Ja, die Nahles hat die Sichtbarkeit von Frauen der SPD auf jeden Fall verbessert. Body-Shaming im Zusammenhang mit patriarchalen Zugriffen. Ja, ich weiß. Das ist Sichtbarkeitsshaming. Also. Als dicke Frau, die selbstbewusst eine politische Meinung vertritt, gehören solche Anfeindungen leider zum Alltag. Ja, das ist die Frau Lang. Das ist nur, weil du dick bist und keineswegs, weil du Scheiße redest. Nein. Egal zu welchem Thema man sich äußert, Steuergerechtigkeit, was? Feministisch ficken. Es gibt halt echt einfach sechs negative Feministen, weißt du, das ist so geil, die Gruppe von Feminismus selbst ist so aufgespaltet in so verschieden viele Lager, du kannst nicht von überhaupt für oder gegen Feminismus argumentieren, wenn du nicht in der Lage bist zu verstehen. Zum Beispiel der freudo-marxistische Feminismus unterscheidet sich vom marxistischen Feminismus und dem freudo-lankaischen Feminismus so stark, dass wenn du die zusammen in eine Gruppe reinpackst, dass das ja obskur hier dann ist und du dann dich disqualifizierst. Voller Diskussion. Und da Christina Summers war auch bei irgendeiner Konferenz dabei so und hat beschrieben, wie sie mit angesehen hat, wie ein paar Feministen so sich als Gruppe zusammengetroffen haben. Das waren dann so intersektionale Leute und im Endeffekt haben sie dann immer kleinere Gruppen gebildet, in denen sie dann alleine da standen, weil die sich angefangen haben zu unterscheiden. Dann, ja, du bist weiß, du bist irgendwie trans und du bist schwarz und du bist im Rollstuhl und du bist so hoch und das sind deine Vorlieben und das sind deine Vorlieben. So, und wir haben verschiedene Prioritäten und so. Aber das Krasseste ist ja eigentlich, und das ist auch der Punkt, wo Feminismus dann für mich gestorben ist, ist der Punkt, wo es hieß, ja, das Choice-Feminism, also Feminismus, bei denen die Frau selbst entscheidet, was sie tun will und ob sie will, kann sie halt den Feminismus auch mal irgendwie hinter sich lassen, ja, dass das jetzt überholt ist, denn wir sind jetzt beim Intersektionalen angekommen und das ist wieder Klassenkampf und Marxismus und ab geht's und wenn du nicht irgendwie Feminist bist, bist du Geschlechtsverräter. Ja, das fuckt mich so an. Also darf ich mal kurz noch mal anmerken zu diesem feministisch Ficken, irgendwie feministische Pornografie. Also wenn das so läuft, wie die Gwenny mir das damals erzählt hat, in dem, die hatte ja hier auf unserem Kanal mir mal berichtet von so einer Veranstaltung, wo sie gewesen ist von den Grünen und danach hat sie noch ein bisschen erzählt von einer anderen Veranstaltung, wo sie ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher irgendwie schon mal war, wo es um feministischen Porno ging. Und das war alles so ein Ekelkram, dieser feministische Porno-Zeug. Und also danach will ich eigentlich dann nicht mehr Abend essen, dass du da so ein Kram irgendwie bist. Das ist ja das, der Anspruch ist ja so, ne? Ja, das ist das Evolutionäre, dass es ja Männern nicht gefällt. Das ist quasi das Ding dabei. Das braucht überhaupt nichts mehr mit Sex irgendwie zu tun zu haben. Hauptsache, es ist irgendwie ekelhaft und empowering dann irgendwie mit unseren. Das ist halt so ein, wie dieses Feuchtgebiete-Zeug, ne? Es ist halt irgendwelcher Ekelkram, wo sich keiner beschäftigen mag. Aber die Leute meinen dann so, ja, hier meine Körpersäfte habe ich jetzt irgendwie empowernd irgendwie umgewandelt und jetzt ist alles gut oder so. Und dass den Leuten hier nicht auffällt, 30 Jahre Quotenbeschluss und ihr unterhaltet euch immer über den gleichen Scheiß. Und das bedeutet was? Ja genau, dass eure Scheißquote überhaupt nichts gebracht hat. 30 Jahre strukturellen Sexismus könnt ihr hier hinschreiben. Immer weiter oben war da auch die Rede von, wie kriegen wir mehr Frauen in die SPD und so. Die Ausrede, dass keine Frau gefunden werden könnte, könnte nicht mehr gelten. Aber es ist wohl so, dass häufiger keine da ist, die es machen möchte. Habe ich auch selbst schon erlebt. Dass irgendwie bei 45 Personen 5 Frauen da waren und da wurde dann irgendwie nach dem Motto, jetzt werden Posten gewählt. Sagte hier die Frauen mal vor, ne? Also wenn ich einen Papierflieger bastel und ich werfe ihn und der fliegt nicht so weit, wie ich möchte und der stürzt ab in den ersten halben Meter, so, dann nehme ich den und werfe ihn nicht nochmal und nochmal und nochmal. Ich sorge dafür, dass ich den überarbeite und mit der Realität abgleiche, damit er das tut, was ich will. Nein, die Gesellschaft und die Naturgesetze sollen sich ändern. Damit nein, das Able, nein, das funktioniert so nicht. Wie oft denn noch? Gefühle. Ja, ich wette, du liest die ganzen postmodernen Sachen nur, damit du verheimlichen kannst, dass du ganz tief drin so ein Deep State Agent Agent bist, ja? Ja. So, ja, Kulturmarxismus. Ja. Japan's prisons are a heaven for elderly women. Haven. A haven, das ist was anderes. Ein Heaven ist Himmel und Haven ist ein Zufluchtsort. Ja, so. Genau. Also das ist ein Artikel, den hat der Price eingereicht, der ist heute nicht da, aber ich habe mir einen Teil davon durchgelesen, ein ziemlich langer Artikel. Es war ziemlich interessant. Also es geht wohl irgendwie darum, dass jetzt häufig halt irgendwelche älteren Damen so um die 70, der jetzt entweder weil sie einsam sind oder weil sie überlastet sind mit Familienangehörigen, die krank sind oder so, halt irgendwie anfangen zu klauen und dann halt ins Gefängnis kommen und die das gut finden, dass sie im Gefängnis sind sozusagen, weil sie da ihrem Leben halt entfliehen können. Und das scheint wohl wirklich jetzt irgendwie eine signifikante Gruppe zu sein. Also es ist wohl stark, gibt einen Trend dahin auf jeden Fall. Kommt, ne? Abel? Hallo. Das war von dir. Ja, das war ein interessantes Interview. Am Anfang von dem Interview ist auch ein Link zur Soundcloud. Und ja, Fire, die Organisation, die kennt ihr hoffentlich eventuell. Die setzt sich innerhalb des US-amerikanischen Kontextes dafür ein, dass Zensur an den Universitäten nicht ganz so hart ausartet und weist aber gerne auch darauf hin, dass natürlich jetzt nicht nur die Progressiven sich darum bemühen, den Diskurs einzuschränken, sondern hier und da natürlich auch die Konservativen. Und die Organisation bemüht sich generell darum, dass eben ja halt die Meinungsfreiheit offen gehalten wird. Und generell ist das ist relativ wichtig, was zum Teil auch an den Elite-Universitäten in den USA passiert, weil später die Leute halt an den Schaltstellen der Macht in der Politik, im Gesetz und in den Konzernen ankommen und das dann wiederum Auswirkungen auf uns hier hat. Und das Interview ist mit dem Herrn Greg Lukianov. Und der schreibt gerade mit dem Jonathan Haidt zusammen, The Coddling of the American Mind. Jonathan Haidt hat auch ein ziemlich gutes Buch über die Moral Foundations Theorie geschrieben. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also schaut euch das Interview mal an. Also das Buch von Greg Lukianov, Unlearning Liberty, ist auch ziemlich interessant. Also Campus Censorship in the End of the American Debate, wo man dann halt doch merkt, ah, das hat doch schon irgendwie halt problematischer, wie man denkt, in der Dimension, wie das dort vorkommt. So, ja, da habt ihr es. Ja, das war eine Meldung diese Woche. Hier von BBC Sport. Dieser Fußballspieler hier wurde suspendiert, also darf jetzt erstmal irgendwie nicht mehr spielen wegen blasphemischen Aussprüchen. Und der hat wohl irgendwie, was hat er hier gesagt? Porca Madonna, also irgendwie, das heißt, glaube ich, irgendwie Schwein. Und Madonna ist hier halt die Madonna, halt, also die Gottmutter. Und Dio ist halt Gott und Waffenkulu ist halt auch irgendwie so ein Schimpfwort, wo ich jetzt nicht mehr weiß, was es bedeutet. Aber auf jeden Fall, ja, das ist halt sowas, wo man in Italien halt dann nicht mehr Fußball spielen darf, erstmal. Und das ist wohl nicht der erste Fall. Es gab irgendwie der ehemalige Nationaltorhüter, wurde wohl auch schon mal irgendwie wegen so einer Sache, stand hier drin. Musste der auch schon mal abhauen, dann hat nur die, wo er irgendwie gesagt hat, dann gemeint, nee, hätte er aber eigentlich Zio gesagt. Das bedeutet Onkel. Ja, so ein Kram, wo man in Italien nicht mehr Fußball spielen darf. Und hier in Deutschland, da kannst du dich auch mit einem Erdo treffen, das macht gar nichts. Hier wird davon abgesehen, dass man sich des 11. September erinnert, weil das einen Bias gegen Muslime mit sich bringt. Ich bin mal gespannt, ob man in Zukunft wegen Germanophobie auch andere gesellschaftliche, historisch relevante Ereignisse nicht mehr benennt, weil das ja zu Hass führt. Du kannst ja auch nur noch den Kopf schütteln. Also. Toxoplasma gondii kann das Verhalten von Tieren und Menschen beeinflussen. Das ist eine nicht eine Inf- ja, ist eine Infektion, die über Katzen primär verbreitet wird und führt zu gesteigerter unternehmerischer Tätigkeit. Plus, ich habe auch irgendwo gelesen, ja, dass das... auch eingereicht, ey. Das war aber doch ein Fake oder so, oder? Das Royal Society Publishing, also ich weiß nicht, ob die jetzt Fakes also veröffentlichen. Also auf jeden Fall ja, habe ich auch irgendwo gelesen, dass das scheinbar auch die Sexualität beeinflussen sollte, habe dazu aber kein wissenschaftliches Papier gefunden und ich fand es einfach nur ganz interessant und wollte das in den Quellen nicht missen. Also da habt ihr es. Prozent der Arbeit im Ameisenbau wird von 30% der Ameisen verrichtet, wie hier in diesem Papier vorgetragen wird, was ich ganz interessant fand. So, wenn man das ja auch generell aus Firmen kennt oder aus Veröffentlichungen, dass halt, ja, dass es halt immer so ein Ungleichgewicht gibt, was oftmals 70, 30, 80, 20, 90, 10 verteilt ist, je nachdem, wie viele Leute zum Beispiel Arbeit in einer NGO machen oder Veröffentlichungen, ob es jetzt wissenschaftlich oder so generell Literatur ist, hast du immer so eine merkwürdige Verschiebung in der Verteilung, wer sozusagen den Löwenanteil halt rausboxt und wie sich das so aufteilt. Und ich finde es halt interessant, dass du das bei den Ameisen halt auch findest. Also. Da habt ihr es. Hier hat man Studien versucht zu wiederholen und hat die Größe verdreifacht und hat, 62% konnten nicht wiederholt werden. Ich hatte leider diese Woche keine Zeit, mir das im Detail durchzulesen. Ich hätte mir gern die gesamten verlinkten Studien auch durchgelesen, um euch das näher zu bringen, weil da auch ein paar Social Justice Dinger dabei waren. Ich war allerdings beschäftigt, ein Buch nochmal zu lesen, was ich schon mal gelesen habe, weil ich meine Notizen dazu nicht mehr finde und das ein wichtiges Buch ist, Postmodern Theory Critical Interrogations. Und ja, von beidem werdet ihr noch hören, also hier von dem Papier und von dem Buch Postmodern Theory. Da habt ihr es. Hier hat man eine Studie zusammengetragen. Ich habe mir sagen lassen, dass die Studie ziemlich gut ist, sein soll, einen hohen Standard hat. Ich habe aber keine Ahnung, ob das jetzt ganz so stimmt, weil ja, von der Person, die ich es erfahren habe, die hat hier und da auch schon mal sich ein bisschen getäuscht mit der Einschätzung. Von der Seriosität. Allerdings hat man sich hier in der Studie bemüht darum, von knapp 190 Ländern war es, die Daten zusammenzutragen, wie viele Menschen dann durch Schusswaffen sterben. Und ich finde es einfach mal interessant, sozusagen einen größeren Datensatz dahinter zu haben, weil du daraus einfach mehr erfahren kannst. Das wollte ich mir auch noch irgendwann mal im Detail angucken, aber kommt Zeit, kommt Rat, verübe ich ein Attentat. Nein, Quatsch, habe ich Zeit, um Studien zu lesen. Das war von Mammon. Ja, das ist eine neue Studie. Und zwar wird ja immer wieder behauptet, dass die UNO herausgefunden hätte, dass beschnittene Männer weniger stark von HPV und HIV betroffen wären. Und das war ja eh schon fragwürdig und das hat man jetzt wohl mit einer neuen Studie nochmal nachgewiesen. Dass dem nicht so ist, ja, führt dazu. Oder wie sagt der Ebel immer? Da habt ihr es, sagt er immer. Da habt ihr es, ja. Okay. Ja, das war noch von Price. Hier geht es um eine Kryptowährung, die jetzt in Venezuela behauptet, die Regierung die große Wende bringt, aber niemand hat diese Kryptowährung bisher irgendwie in den Finger gekriegt. Und es gibt irgendwie niemanden, also soll in so einer Region, wo jetzt irgendwie Öl gefördert wird, soll die wohl verbreitet sein, aber die sind da hingefahren und haben die Leute gefragt und ja, von denen hatte da keiner irgendwie was gehört und es wurde auch nirgendwo angenommen. Also man konnte damit nicht bezahlen und so. Und es gibt wohl im Internet irgendwelche Leute, die behaupten, sie hätten von dieser Kryptowährung halt irgendwie schon was erhalten, aber es ist halt ziemlich fragwürdig, ob diese Leute nicht nur irgendwie von der Regierung sind oder so, die das da irgendwie sagen, weil so richtig gehandelt wird die wohl nicht. Und ja, aber die Regierung sagt jetzt wohl groß, dass sie alles jetzt darauf umstellen wollen, ob diese Kryptowährung, die es nicht gibt. Also Rente und alles, was irgendwie so in dem Land halt und für Importe benutzen und für alles. Das ist jetzt halt die neue Geheimwaffe, aber ja, irgendwelche Leute sagen, die wäre wohl noch in Entwicklung und die Regierung sagt, wir stellen jetzt alles drauf um und keiner hat da irgendwie, kann nachweisen, dass es diese Währung halt schon gibt. Oder dass das heißt, die heimische Währung ist kaputt, oder was? Ja, die ist kaputt, ja. Okay, aber die Güte, das ist immer dramatisch, sowas. Ja, die Venezuela-Währung ist so kaputt. Okay, zuerst war es ein Witz, weil so die Leute dann gesagt haben, ja, das Gold in World of Warcraft ist mehr wert als Venezuelas Geld. Aber mittlerweile sind sie auf so einer Inflationsstufe, dass sie 5 Nullen, musst du dir mal geben, 5 Nullen einfach abgeschnitten haben und nichts hat sich geändert. Also die haben jetzt einfach nur die Preisanzeige gekürzt, aber die Preise und das Geld, was man hat, was man sich damit leisten kann, die Inflation geht immer noch höher. So, das ist krass, okay, da ist neulich das Stromnetz komplett kollabiert in einer ganz großen Stadt da. Das ist krank. Ja, das heißt, die Leute fummeln jetzt mit Dollars rum und mit sowas vielleicht, ja, wenn sie es denn kriegen, Cryptocurrency. Ich habe heute noch ein Video gekriegt von einem Kollegen aus Venezuela, da geht es wohl auch ganz schön Gewalt ab. Ja, ja. Bis heute noch keine Beweise gesehen, dass Venezuela überhaupt existiert. Keine Beweise gesehen, dass dein Gehirn existiert, Abel. Vielleicht gibt es dein Gehirn gar nicht. In meinem Twitter-Profil steht, ich bin Postmodernist, ich darf das. Also in Brasilien ziehen sie Truppen an der Grenze zu Venezuela zusammen, weil ihnen die Migration aus Venezuela über den Kopf wächst. Nur mal so. Sind halt einfach Nazis, die Brasilianer, nehme ich an, von Geburt her oder so. Deswegen wollen die da nicht, dass Leute einfach ihre Grenze überschreiten, finde ich schon krass. Also Argentinien hat sich die Merkel da mal. Ja. Die Argentinier haben sich bis heute nicht richtig erholt von diesem. Bei den Argentiniern geht es ja gerade wieder los. Also die hatten ja schon einen Staatsbankrott, sind danach wieder ein bisschen auf die Schiene gekommen und jetzt sieht es aus, als würde es gerade wieder abwärts gehen. Da habt ihr es. Jo. Wie machen Länder wie Japan und Schweiz das eigentlich, dass die so wenig Probleme haben, obwohl die doch auch nicht so tolle Voraussetzungen haben? Man könnte sagen, Japan macht das, indem die sehr genau hingucken, wer ihr Land beglücken darf, bereichern darf. Und die Schweiz macht das, indem sie gar nicht genau hingucken, wer ihnen Geld geben darf. Unsere Schokri kann Geld kaufen. Wieder was gelernt. Ja, Weltraumaffen sind Bildungsfernsehen. Das könnt ihr auch von der Steuer absetzen. Genau, ja, politische Bildung. Können Fortbildungspunkte beantragen. Für die Demokratie, denn das Glas ist halt demokratisch. Was das Engagementministerium, Alter. Und nicht vergessen, wir haben während dieser Sendung wieder 17.280 Menschen aus der absoluten Armut von weniger als 1,90 Dollar pro Tag auf über 1,90 Dollar pro Tag. Wir sind persönlich zu denen hingeflogen, haben denen die Dollar gegeben und gesagt, da habt ihr es. Genau. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, geht in den Wald, lasst euch nicht genderns. Hier gibt es noch richtigen Marxismus und keinen Kulturmarxismus. Genau, der ist unverarbeitet, ungefiltert, durch keine Linse. Feministische Zusatzstoffe. Hashtag Kultur ohne Zentrum. Tja. Ciao Leute, bis nächste Woche. Macht es gut, habt euch wohl.